Magazin. Herzlich willkommen zu der Podunion Magazin, Ausgabe vom Podcast, heute Abend mit der Nummer 017. Und heute haben wir Gäste mit dabei, zwei an der Zahl. Das ist zum einen der Georg von Auphonic. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Du wirst uns einiges zu erzählen haben und ich glaube, Rico und auch ein paar andere von uns haben einiges an Fragen an dich. Ja, schön, da bin ich schon gespannt. Wir auch so. Unser zweiter Gast ist der Alexander, Hoaxmaster. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Und dann meine lieben Mitpodcaster, da gehen wir jetzt mal vom Süden her. Zum einen der Rico. Guten Abend miteinander. Grüß Rico. Und dann haben wir den Bobson Bob. Hallihallo. Ja, Rico, was haben wir heute für Themen? Ja, ganz viel. Natürlich zuerst Auphonic, weil Auphonic kein Freibier mehr ist, dafür werden wir hoffentlich mit Auphonic alt. Dann haben wir Hoaxilla TV. Hoaxilla wird visuell. Ist das das neue Live? Dann haben wir die wahre WM findet bei Esel und Teddy Show statt und nicht in Brasilien. Dann gibt es eine neue Podcaster-Karikatur. Und der Ruhrpott formiert sich mit einem neuen Cluster. Und natürlich unsere Highlights. Die berühmt-berüchtigten, genau. Ja, dann würde ich sagen, es gab zahlreiches Feedback oder nur eines, Rico? Oder waren es doch mehr? Ja, es gab unheimlich viele Feedbacks, nur sind die bei uns irgendwie nicht angekommen. Aha. Ist doch so, weil wir so viele Gäste haben, müssen wir das ein bisschen reduzieren und auf das nächste Mal verschieben. Sag's doch so, Rico. Wahrscheinlich wird es so sein, also wir rätseln, liegt es an der WM, liegt es am Wetter oder an unserem Money-Money-Money-Thema, das wir letztes Mal hatten oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Wir haben nur ein Feedback bekommen und das ist von Daniel vom Brombeerfalter, den wir letztes Mal erwähnt haben und das ist eigentlich ein Feedback, das mir nicht so gefallen hat. Aus dem Grund heraus, er hat geschrieben, dass er auf dem Fahrrad den Podcast gehört hat. Und als er erwähnt wurde, ist er fast in den Acker gefahren, ist aber trotzdem so stolz, dass er erwähnt wurde, dass er mit einer Krawatte ins Bett ging. Ich habe mir das so überlegt. Also einerseits möchte ich natürlich nicht, dass irgendjemand einen Unfall baut. Das ist nicht so gut. Und ich habe mich einfach gefragt, was hat die Krawatte im Bett für eine Auswirkung auf sein Sexualleben? Aber ich denke mir, wir lassen das mal so offen. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde in Zukunft vorsichtiger sein, mit wem wir in den Highlights empfehlen. Es ist zu gefährlich. Also nur sattelfeste Podcaster. Ob der ein Mountainbike hat? Also der Psychologe in mir, der grübelt jetzt ganz schön, ne? Also auf dieser ganzen Konstellation. Aber ich halt halte mich mal. Willst du da eine Expertise? Eine Krawatte ins Bett, also das ist. Aber lassen wir das. Ich glaube, der Brombeerfalter hat es mit mir auch auf Twitter verbandelt. Ich will es mir auch nicht mit Leuten verscherzen. Aber interessante Geschichte. Ja, und das waren schon alle Feedbacks, sonst haben wir weder in Twitter noch sonst irgendwo ist bei mir irgendetwas angekommen. Falls wir irgendetwas übersehen haben, wären wir sehr dankbar für Tipps. Und was uns natürlich auch sehr freuen würde, bitte gebt uns doch ein bisschen Feedback. Vielen Dank. Mit unseren beiden Gästen und vor allem mit den beiden Themen denke ich doch, dass da einiges an Feedback kommen könnte. Bin mal gespannt. Ich denke, wir gehen gleich über zum ersten Thema. Georg und Auphonic. Und wie hast du schon gesagt, wir werden hoffentlich alt damit. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich auch. Das trifft auf jeden Fall den Zahn der Zeit, wenn wir jetzt über Auphonic sprechen, glaube ich. Ja, also das ging ja quer durch die Medien massivst. Allerdings muss ich irgendwo sagen, ich weiß nicht, wie das die anderen sehen. Und vor allem, wie es Georg sieht, ich war extrem erstaunt, wie positiv, dass es da wie kommentiert wurde, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass großer Sturmangriff Richtung Graz losgeht. Wie hast du das erlebt, Georg? Ja, es ist, hat eigentlich eh ganz gut funktioniert. Also vom Feedback war ich teilweise auch positiv überrascht, ja. Es gibt natürlich immer Sachen, die nicht so optimal sind. Und es war natürlich ein großer Schritt, was für viele natürlich überraschend gekommen ist, dass es jetzt auf einmal da ist. Und dann ist die Reaktion natürlich nicht so einfach. Also ich würde auch mal persönlich sehr überrascht reagieren. Und aber ansonsten war das Feedback ziemlich gut. Das, unser Modell ist halt natürlich einerseits ziemlich kompliziert. Das ist natürlich nicht optimal. Aber dafür ist es ziemlich flexibel auch. Und kannst du vielleicht gleich kurz für die, die das, glaube nicht, dass das irgendwer nicht mitbekommen hat, aber falls das irgendjemand nicht mitbekommen hat, kannst du mal kurz zusammenfassen, wie das Bezahlmodell aussieht, wie die Preisstruktur ist? Geht das so in ein paar Sätzen? Boah, in ein paar Sätzen müssen wir schauen. Aber naja, es ist so, dass es gibt einmal so, diese nennen sich Recurring Credits, also so wiederkehrende Credits. Also generell ist die Verrechnungseinheit, wie das bei Afonik jetzt funktioniert, basiert auf Zeit. Weil im Endeffekt ist die Zeit auch, was natürlich bei uns auf den Servern die Ressourcen verbraucht. Das heißt, es gibt eben Credits und ein Credit ist äquivalent mit einer Stunde. Und das heißt, wenn man jetzt einen Credit hat, kann man eine Stunde von Audio bearbeiten. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man zu solchen Credits kommen kann. Also es gibt so sogenannte wiederkehrende Credits, also Recurring Credits, diese sich jedes Monat wieder neu aufladen. Und da hat einmal sowieso jeder, also jeder, der einen Afonic-Account hat, hat 2 Stunden Recurring Credits. Das ist so, sowieso als Grundpaket dabei, also die freie Grundsubstanz jeden Monat. Und dann kann man diese 2 Stunden kann man upgraden auf größere Pakete im Monat. Also das nächste wäre dann 9 Stunden und dann das nächste ist 21 Stunden und so weiter. Und zusätzlich zu diesen Recurring Credits gibt es auch noch sogenannte One-Time Credits. Diese sind jetzt nicht an Zeit gebunden. Also diese werden nicht jedes Monat neu aufgeladen, sondern da kauft man sie zum Beispiel 100 Stunden und dann hat man einfach 100 Stunden, egal wann man das braucht, und das wird halt einfach abgearbeitet, bis das weg ist. Und diese sind eben zusätzlich zu diesen Recurring Credits. Das heißt, wenn man sowieso dieses 2 Stunden frei hat, was jeder hat, dann hat man zusätzlich zu diesen 2 Stunden frei noch, kann man sich diese One-Time Credits eben dazu kaufen. Und damit kann man ziemlich flexibel, je nach eigener Menge, was man so braucht, also das preismäßiger optimal zusammenbasteln. Aber habe ich das richtig verstanden? Also es sind immer die 2 Stunden, die ja gratis sind, die sind immer da. Das andere kommt immer zusätzlich dazu, egal ob Abo oder einmalig gekauft, richtig? Nein, das ist nicht richtig. Und zwar diese Recurring Credits, der kleinste Plan von diesen Recurring Credits sind diese 2 Stunden. Also ich habe das jetzt ja umbenannt, weil das ein bisschen zur Verwirrung gestiftet hat. Also dieser kleinste Plan ist eben mit den 2 Stunden, das nennt sich jetzt Afonic XS. Dann kann man sich zum Beispiel den 9-Stunden Plan kaufen, das ist Afonic S. Dann hat man eben 9 Stunden und nicht mehr 2. Oder wenn man den nächsten hat, das ist das Afonic M, das sind dann 21 Stunden. Das heißt, wenn ich jetzt als Produzent da jetzt frage, das heißt, wenn ich jetzt 9 Euro investiere, habe ich theoretisch 11 Stunden Produktionszeit oder 9 Stunden Produktionszeit? Na, 9 Stunden. Das heißt, ich zahle eigentlich für 7 zusätzliche Stunden 9 Euro. Ja, zusätzliche Stunden, ich meine, zusätzlich zu was? Ich meine, 2 Stunden ist natürlich, deswegen gibt es eben diese One-Time-Credits, die sind eben zusätzlich zu den anderen Sachen. Also die kann man sich jetzt zusätzlich zu diesen 2 oder 9 Stunden oder wie viel auch immer dazu kaufen und die werden dann dazu addiert. Also die werden auch im System nach diesen Recurring-Credits verbraucht. Also wenn man jetzt irgendwas nachbearbeitet, werden immer zuerst diese Recurring-Credits abgearbeitet und wenn die alle weg sind, dann werden erst diese One-Time-Credits angebraucht. Wie ist die Kündigungsfrist bei euch? Wenn ich jetzt, also weil diese Recurring Credits sind, glaube ich, so eine Art Abo, was ich dann abschließe, ne? Genau. Ja, kündigen kannst du immer. Also wenn du dieses Monatspaket gekauft hast und du kündigst jetzt, dann hast du halt jetzt die Stunden, was du gekauft hast und nächstes Monat ist halt wieder aus. Mhm. Ich musste noch nicht bezahlen, weil wir sind am Monatsende. Ich komme jetzt mit den 2 Stunden, die frei sind, diesen Monat noch hin, deswegen. habe ich noch nicht, abgeschlossen. Also das habe ich jetzt auch realisiert, weil ich wollte schon irgendwie bezahlen und stand halt 2 Stunden frei. Da habe ich so durchgerechnet, habe gedacht, naja, wenn wir nicht ganz so viel reden, komme ich diesen Monat noch mit den 2 Stunden kostenfrei über die Bühne. Ja, klar. Na, man sieht eh schon, dass es ziemlich komplex ist, die ganze Geschichte, und man muss einmal da ein bisschen zumindest einmal lesen und versuchen, das zu verstehen. Das hat natürlich den Vorteil, weil das große Problem ist, dass es eben viele ganz kleine Podcaster gibt. Die meisten haben sich natürlich gleich am Anfang aufgeregt, dass sie nicht dieses 9-Stunden-Paket haben wollen. Aber wenn man eben nur ein bisschen über diese 2 Freistunden ist, dann kann man sich einfach nur ein paar One-Time-Credits dazu kaufen. Und die sparen sich dann eh immer auf, also die werden erst noch die 2 Stunden frei verbraucht. Und so wird man nicht mehr als ein paar Euro im Monat zusammenbringen. Und andererseits ist es auch für größere Kunden wie Unis und so weiter ganz flexibel, weil die kaufen sich halt einfach das 100-Stunden-Paket und dann kommen sie ja zeitlang aus damit. Und wieso führst du kein so 4- oder 5-Stunden-Paket ein? Also einführen? Ja, weil es im Endeffekt teurer kommt, wie wenn du dir das mit den One-Time-Credits dazu kaufst. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Also man kann das natürlich einführen, aber es ist halt total sinnlos. Ja, für den Podcaster vielleicht, für dich ja weniger, weil du müsstest ja möglichst interessiert sein, so viel wie möglich Abonnenten zu haben. Ja. Rein finanztechnisch. Aber das, okay, ist ja gut. Das weitere Problem ist halt auch bei diesen kleinen, also je kleiner die Pläne, desto größer sind halt die Transaktionskosten. Mhm. Und da bleibt dann halt immer viel übrig. Zu den Transaktionsgeschichten, da gab es ja auch sehr viel, also die meisten negativen Feedbacks habe ich da ein bisschen mitbekommen, weil über PayPal und Kreditkarte zu bezahlen wollen viele nicht. Und da haben sie eben gefragt, gibt es da andere Möglichkeiten? Für die Deutschen gibt's das scheinbar. Dann schließt du also nur die Schweizer aus. Was haben wir dir getan? Ja, wir schließen gar keinen aus. Na, aber das geht bei euch echt nicht, also Giropay und so fort. Also ich bin nicht jetzt ganz sicher, ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert, aber das glaube ich nicht. Ja, also das war mein Eindruck. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also sofort geht es sicher in der Schweiz. Wieso nicht eine Direktüberweisung oder sowas? Ja, weil das mit Direktüberweisung eben, ich könnte theoretisch sogar Direktüberweisung aktivieren, das geht eh mit unserem Payment Provider. Nur das Problem ist, dass es halt dann 2-3 Tage braucht, bis die Credits dann ankommen, weil die halt checken müssen, wann die Überweisung eingegangen ist. Ja, aber gerade für so Daueraufträge und so weiter, also eben wenn ich so ein Abo bestelle, möchte ich ja, dass möglichst alles Geld bei dir ankommt, nicht noch irgendwelche Gebühren sonst wo abgezogen werden. Das ist egal, aber wenn du das überweist, gehen genau gleich viel Gebühren weg. Das abstrahiert für unsere Fastspring, also dieser Payment Provider. Also das ist bei uns total egal. Wird man Credits verschenken können irgendwann mal? Kann ich irgendwem Credits kaufen und sagen, nimm die? Ja, das ist geplant und teilweise auch schon umgesetzt. Mal schauen, ich bin dann ein bisschen überlegen an so ein paar Kleinigkeiten, aber das wird, glaube ich, schon einmal kommen, ja? Das wäre nämlich sehr gut. Naja, also ich meine, bei allem Gemecker, ich glaube, also du sagst die kleinen Podcaster, es gibt, glaube ich, ein paar Podcaster, die genügend Geld über Flatter vielleicht einnehmen, um den Gegenwert dessen, was sie an Stunden produzieren, bei Auphonic zu kaufen. Aber letztendlich muss man dann an der Stelle vielleicht auch bei den Konsumenten ansetzen und muss sagen, ihr konsumiert für umsonst, ihr wollt in einer gewissen Qualität konsumieren. Und dann wäre es ja schick, wenn jemand sagt, das ist mir jetzt, also für den Einzelnen ist es dann ja vielleicht auch nichts, dass er sagt, ich schenke jetzt meinem Lieblingspodcast mal 5 Stunden Auphonic One-Time-Credits und dann kann er das mal machen. Also das war so der Gedanke einfach, weil man ja letztendlich, finde ich, auch als Hörer dann schon auch die Leute unterstützen sollte, die das produzieren, weil die investieren ja Arbeit und Zeit und das wäre halt sehr schick, wenn man dann nicht Flatter machen möchte, halt in die Audioqualität, die man genießt, investieren zu können. Ja, diese Idee haben wir schon ein paar gehabt, also der Christian von der Hörsuppe hat ja mich als erstes darauf aufmerksam gemacht und ein paar Hörer haben mir schon angeschrieben, dass sie irgendwem spenden wollen. Ist im Prinzip einfach möglich, dass man einfach so einen Link macht, wo eben der Username vom Afonic-Account dabei steht und dann kann man einfach kaufen und das wird dann dem User übertragen. Das können wir sich sogar theoretisch so als Link oder was auch immer in den eigenen Podcast dann einbauen und dann kann jeder die Credits spenden. Eigentlich war ich am Anfang sehr skeptisch zu dieser Idee, weil es ja doch ein bisschen aufdringlich ist. Aber mal schauen. Naja, also man sollte dann als Produzent, wenn man irgendwann in die Situation kommt, 50.000 Stunden geschenkt zu haben, vielleicht dann irgendwann auch mal bekannt geben, dass man jetzt erstmal nicht mehr spenden muss, wenn man ein Jahr durchproduzieren kann oder so. Also ich glaube, so ja, ehrlich eben, sollte man ja sein. Ist es möglich, sowas weiterzugeben? Also könnte ich jetzt sagen, was weiß ich, ich habe jetzt 10 Stunden noch über, weil mir einer gerade ganz großzügig was geschenkt hat. Und ich würde das jetzt einem anderen Produzenten zur Verfügung stellen? Das ist natürlich auch angedacht, dass man das dann weitergeben kann. Und dann bleibt so in der Podcast-Mafia unter sich. Genau. Hast du von anderen Vorschlägen, Modellanpassungen oder sonst was gehört, die du gut findest? Naja, es hat natürlich viele Vorschläge gegeben. Aber im Endeffekt jetzt nichts Großartiges, deswegen hat es ja noch keine Änderungen gegeben. Man kann natürlich bei die Preise und bei der Anzahl der Stunden jetzt ein paar rauf und ein paar runter geben. Aber jetzt so gravierende Änderungen oder Vorschläge hat es nicht wirklich gegeben. Man, viele haben sich natürlich gestört, dass die Verrechnungseinheit die Zeit ist im Endeffekt. Aber mir persönlich ist jetzt noch nichts Besseres eingefallen und wie sollten das sonst gehen? Ja, eben, weil die Zeit ist im Prinzip natürlich auch das, was bei uns die Rechenleistung braucht. Und einige haben natürlich gefordert, dass für so kleine Podcaster, dass ich halt 10 Stunden zahlen und dafür unendlich Zeit. Aber das hat halt wieder das Problem, was wir in letzter Zeit schon gehabt haben, dass ganz einfach die Server halt sterben im Endeffekt, weil es mit lauter Spam-Productions zugefüttert werden. Weil bis jetzt hat halt jeder ganz einfach, wenn er halt irgendwas, nicht nur seinen eigenen Podcast, wenn er irgendwas hören wollte, halt das einmal durchlaufen lassen. Das ist natürlich eh super, aber mit der Zeit kommt man halt auch aufs Limit. Deswegen haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Luft nach oben. Und ja, dann ist das also, Entschuldigung, dann ist das wirklich so, also es wird kein Flatrate-Modell geben bei euch oder so. Naja, Flatrate, ich meine, wenn du über die Pläne, was wir im Moment anbieten, drüber kommen willst, dann kann man natürlich schon über Flatrates reden, aber sagen wir so, nicht im Niederpreissegment. Mhm. Ja, klar. Aber für eine Uni oder für irgendeinen Großanbieter oder irgend sowas, ein Kongress oder sowas, wäre das unter Umständen eine Option. Ja, sicher. Also wir sind da jetzt eh schon in den letzten Tagen halt mit tausenden Mails geflutet worden und mit einigen Leuten sind wir eh schon am Schreiben für so Spezialpakete. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Und wie lange geht es jetzt, bis du deine Villa auf Bali baust? Naja, zuerst kommt noch die Villa in Österreich. Die kommt zuerst, okay. Ja, und dann ist dann Bali. Okay. Mal schauen. Nee, ganz im Ernst. Es ging ja auch das Gerücht herum. Ich betone, ich nehme an, es ist ein Gerücht, außer du sagst mir jetzt das Gegenteil, dass das ganze Bezahlmodell nur eingeführt wurde, damit die Firma Auphonic attraktiv aussieht, um nachher aufgekauft zu werden. Echt? Das habe ich noch gar nicht gehört, das Gerücht. Ah ja? Habe ich auf Twitter gelesen. Weiß ich nicht, ich meine, wenn man attraktiv sein will zum Aufkaufen, muss man eigentlich nichts verlangen, oder? Weil dann hat man viel mehr User und ist viel bekannter. Ja, oder du machst eben einen gewissen Umsatz und dann ist es ja dann wieder spannender, oder? Ja gut, aber wenn du so viel Umsatz machst, dann brauchst du eh nicht gekauft werden. Aber das ist so ein Argument, ich habe da kürzlich in München mit jemandem, der in der Medienbranche arbeitet, so ein ähnliches Gespräch geführt. Und das ist doch total super, wenn etwas so erfolgreich ist, damit es aufgekauft wird. Also niemand kauft irgendwas, was scheiße ist. Und also das ist immer so ein Gedanke, was mich eher interessieren würde, ist, ob, und das hat mich wirklich interessiert, ich weiß, dass das vorher ein Uni-Projekt war, was mit halt ja letztendlich Unimitteln lief, ist das für diejenigen, die jetzt auf Auphonic in Person sind, jetzt ein Geschäftsmodell? Heißt das, ihr lebt jetzt von Auphonic Oder ist das nur, damit die Server laufen? Das würde mich mal interessieren. Ob ihr irgendwann aufgekauft werdet oder nicht, werdet ihr wahrscheinlich eh nicht steuern können im Zweifelsfall. Aber das würde mich interessieren. Hat sich daraus für euch jetzt eine berufliche Perspektive entwickelt? Okay, zuerst einmal das zum Aufkaufen. Also mein persönliches Ziel ist natürlich nicht, dass wir aufgekauft werden, weil sonst, also mit dem kann ich nicht viel anfangen. Deswegen jetzt ja auch der Schritt, dass wir auf eigenen Beinen stehen. Ach komm, wenn Zuckerberg kommt und jetzt, was weiß ich, 3 Milliarden hinlegt, dann willst du davon nicht großartig nachdenken, oder? Müssen dann schon 3,4 sein, oder? Ja gut, okay. Naja, was willst du mit den 3 Milliarden machen? Was Neues. Du kannst dann doch alles machen, was du willst. Ja gut, das kann ich so auch. Ja okay, das gut. Also okay, Überzeugungstäter. Finde ich gut übrigens. Ich würde Huxley auch nie aufkaufen lassen, davon ab. Aber ich meine, wenn es jetzt 3 Milliarden oder was auch immer, wie viele Nullen dabei hinten sind, hast, dann wirst du trotzdem noch irgendwas in deinem Leben machen. Ja klar, aber du bist doch dann völlig frei, irgendwas anderes zu machen, was du auch schon immer mal machen wolltest. Ja gut, das bin ich jetzt auch. Das ist doch schön. Na wie auch immer, aber was war die zweite Frage? Ist auch von dir jetzt dein Job? Ob wir davon leben, ja. Also für mich ist es natürlich schon lang mein Vollzeitjob, also seit 4 Jahren oder so. Und für die anderen ist es jetzt nicht Vollzeitjob, das ist eher mehr so sporadisch. Aber klar, also die Hauptkosten sind natürlich die Kosten, die für die Menschen draufgehen, nicht die Kosten, die für die Server draufgehen. Jetzt, was auch noch so gekommen ist, einfach noch, um das Thema ein bisschen abzuschließen, sehr viele Leute hatten Probleme mit den englischen FAQs. Und da gab es doch einige Verwirrungen und so weiter. Wieso gibt es da nichts Deutsches? Oder haben wir das übersehen? Oder wo findet man das? Test hört man nicht. Ihr wisst leider die Lautstärke verstellt. Ist wie immer, also wie schon immer zu der Frage, warum kein Deutsch, also ist einfach aus Zeitgründen. Ich will einfach prinzipiell gar nicht damit anfangen, weil sonst kommt der Druck, dass man andere Sachen auch übersetzen muss. Gut, wir haben jetzt dir ein bisschen abgenommen und haben so eine grobe Übersetzung gemacht, findet ihr bei uns in den Shownotes. In Deutsch ist natürlich nur Stand der Dinge im Moment, wird sich natürlich wieder ändern, also die wirklichen FAQs natürlich in Englisch bei Upphonic. Aber so. Eben, das mal so erstens einmal danke für eure super Arbeit zum Übersetzen natürlich, aber man sieht halt natürlich auch schon das Problem, also ich passe die FAQs teilweise auch jeden Tag an, weil mir wieder was anderes einfällt, wie man das besser beschreiben kann und andere wichtige Punkte. Und das ist halt ganz einfach Arbeit, wenn man das alles immer am Stand halten will und in mehreren Sprachen und dann, keine Ahnung, soll Spanisch auch noch sein und Französisch oder was auch immer. Und deswegen ist einfach alles stringent nur Englisch und das war's. Wie sieht es eigentlich mit dem Stand der Geschichte aus in Sachen Mehrspurverarbeitung? Das ist ja in den Metatest gegangen. Wo steht man da im Moment? Ja, also es gibt noch einiges zum Tun. Wir haben jetzt im Moment ist natürlich viel Zeit in dieses ganze Freemium-Modell draufgegangen und das läuft jetzt, dieser Beta-Version läuft im Moment eh. Und ich höre da immer vor rein und versuche halt, wenn es Probleme gibt, schauen, was man machen kann. Und das wird dann, also nachdem diese ganze Freemium-Geschichte mal abgeschlossen ist und wieder beruhigt ist, dann wird es da sicher noch einige Nachbesserungen geben in der Multitrack-Version. Also ein paar neue Features, also es hat schon noch ein paar Probleme gegeben oder beziehungsweise Anwendungsfälle, die wir noch nicht abdecken. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Ja, zum Beispiel ein Problem ist, wenn viel Atmosphäre im Hintergrund ist, zum Beispiel, wie man damit umgeht. Also wenn es so Atmospuren gibt, wie beim Film zum Beispiel, oder wenn man jetzt im Freien aufnimmt und da viel andere Klänge noch dabei sind, da funktioniert unser Gating manchmal ein bisschen zu hart und das hört sich dann ein bisschen unnatürlich an. Da wird es dann noch Einstellungen geben für diese Situationen. Und ja, es gibt noch einige Details. Ist es aber jetzt nicht relativ schwierig, das Ganze zu testen, wenn das jetzt kostet? Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Deswegen wird es da auch noch so eine Nachbesserung geben. Also es wird was kommen, wie man Sachen leichter testen kann. beziehungsweise okay, wie man das besser mit Feedback verknüpfen kann. Das klingt aber fantastisch übrigens. Die letzte Schall- und Rauchfolge, wenn ich das mal spoilern darf, ist über euer Multitrack-Ding gemacht worden. Der Klang ist einfach echt unfassbar gut. Muss man mal einfach sagen. Ja, es funktioniert schon nicht schlecht für gewisse Sachen, ja. Ich meine, es gibt ja natürlich, man kann das natürlich, diese Idee kann man auf viele andere Sachen natürlich auch erweitern. Also natürlich die ganze Filmgeschichte und dann teilweise hat es Leute gegeben, die Musikmixes drüber laufen haben lassen, die auch nicht schlecht gelungen haben, was mich sehr verwundert hat, weil es eigentlich überhaupt nicht für das gemacht worden ist. Aber das kann man noch in viele Richtungen erweitern und da ist noch eine riesige Baustelle. Ich habe noch eine Frage, wenn ich die stellen darf. Ich war jetzt bisher echt zu faul, die FAQ zu lesen. Da steht ja bestimmt drin. Die Zeit, ist das die Input-Zeit an Audio oder die Output-Zeit an Audio? Also andersrum gefragt, ich mache eine Stunde Aufnahme und will daraus eine MP3 haben und will es parallel zu YouTube haben. Habe ich dann 2 Stunden verbraucht oder habe ich 1 Stunde verbraucht? Ich hab jetzt die Frage nicht ganz verstanden, aber ich kann es mal erklären, wie es läuft. Und zwar zählen du das, was rauskommt. Also wenn du jetzt eine Aufnahme machst mit 1 Stunde und das ist dann, der Podcast dauert im Endeffekt 1 Stunde, sagen wir, da ist jetzt 10 Minuten Intro und 1 Stunde 50 Minuten die normale Aufnahme, dann wirst du für diese 1 Stunde oder 2 Stunden, was wir jetzt gesagt haben, sagen wir 1 Stunde, für diese 1 Stunde wird berechnet, also das wird ein Credit. Das ist jetzt auch egal, wie viele verschiedene Output-Formate da sind, also ob da noch zu YouTube was kommt oder MP3 und AAC. Und es ist auch egal, wie viele Input-Spuren sind, also in der Multitrack-Version kann man ja mehrere Input-Spuren, die jeweils die gleiche Länge haben, angeben. Und aber im Endeffekt zählt immer nur das, was halt rauskommt, also wie lang im Endeffekt der Podcast dann ist. Und eben, was auch also bei uns zur Verwirrung geführt hat, ich kann, also korrigiere mich, aber so habe ich es verstanden, ich kann einmal einen Durchgang machen, wenn ich dann feststelle, ich habe irgendwelche Metatags vergessen oder irgendwas muss ich ändern bei den Kapitelmarken oder sonst irgendwas, dann kann ich es einfach nochmal produzieren, also nochmal durchlaufen lassen, ohne Mehrkosten. Erst wenn ich ein neues Input-File mache, dann kostet es mich neu. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Ja, du kannst ja die Algorithmen anders einstellen oder, keine Ahnung, ausschalten, einschalten. Also du kannst so oft das bearbeiten lassen, wie du willst. Es zählt nur, wenn sich das Input-File ändert, dann wird es halt als neue Produktion gezählt. Okay. Wie sieht es eigentlich mit der Desktop-App aus? Wo stehen wir da? Die Desktop-App ist gleich wie immer. Also an der hat sich jetzt in letzter Zeit nichts geändert. Da gibt es ja viele Wünsche. Also einerseits von einigen Funktionen, die man noch unheimlich gerne drin haben will, bis hin zu der ominösen Linux-Version, wo wir jetzt da gerade in der Schweiz massiv geschlagen werden von einigen Mitgliedern. Ja, wie immer, es wird alles nur eine Frage der Zeit. Also zur Linux-Version kurz, wie ihr immer schon erzählt, also wir selber entwickeln das ja auch alles unter Linux. Und das heißt, es läuft natürlich unter Linux. Das Problem ist, dass es einfach, ich habe schon lange an der Linux-Version gearbeitet, also da ist schon viel Zeit reingeflossen. Aber es funktioniert einfach nicht überall. Das ist das Problem. Und das ist extrem schwierig, dass es überall funktioniert, weil man das aus diversen Gründen mit den ganzen Libraries, die wir benötigen und so weiter, weil da extrem viel dabei ist. Und man könnte natürlich einfach eine Ubuntu-Version machen für die neueste Ubuntu-Distribution, aber das läuft halt dann wahrscheinlich auf anderen Distributionen nicht und es ist einfach extrem schwierig. Deswegen haben wir die noch nicht rausgebracht und ich sehe ja nicht wirklich einen guten Weg, wie man das einfach machen kann. Und zum anderen, also was war das andere noch einmal? Die Zusatzfunktionen. Mhm. Natürlich auch größtenteils eine Zeit- und Lizenzfrage. Also das Problem ist, dass die ganzen Metadata-Tagging-Geschichten und so weiter, also wir verwenden da am Server lauter GPL-Software, die dürfen wir natürlich nicht verkaufen oder distributieren in dem Sinn, wie es wir bei der Desktop-Software machen. Das heißt, wir müssten natürlich diese ganzen Metadaten-Sachen neu implementieren oder mit anderen Libraries und das ist halt auch nicht so in ein paar Wochen gemacht. Okay, aber Kannst du Aussagen machen, was kommen wird oder wo ihr daran arbeitet? Also sowohl die Linux-Version wie die Metadaten plant ihr. Ist es einfach nur eine Frage, wie lange das noch geht? Oder also, kannst du da auch keine Aussagen machen? Na, Aussagen kann ich überhaupt keine machen, aber also die Tester-Version wird sich sicher hauptsächlich auf die Audio-Algorithmen konzentrieren. Also wir planen sicher mal eine Multitrack-Version auch zu machen, weil das natürlich sinnvoll ist lokal, also allein durch die Datenmengen, was man eben so hoch und runterladen muss. Das wird aber sicher noch dauern, weil die Multitrack-Algorithmen müssen zuerst halt einmal jetzt am Server dann aus der Beta-Version raus. Wie gesagt, da gibt es noch einige Sachen zum Erledigen. Und dann erst muss eine eigene Desktop-Version geschrieben werden, die wieder ganz anders sein wird wie diese momentane Version. Beziehungsweise das Interface muss halt anders sein. Und ich glaube, erst danach kann man überhaupt über Metadata und so weiter nachdenken. Also die Linux-Version wird sicher vor Metadata kommen. Okay. Hoffentlich. Wie sieht dein Zeitplan grundsätzlich aus? Also jetzt vorerst nehme ich jetzt mal an, geht es nur mal um das ganze Preismodell. Da wirst du wahrscheinlich voll eingespannt sein im Moment. Und nachher ja, kurz noch zum Preismodell. Also es wird noch ein paar Nachbesserungen geben. In dem Sinn sind so ein paar Features, die gewisse Unstimmigkeiten bereinigen werden. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Dann auch diese Geschichte mit Spenden und so weiter ist sicher angedacht. Und außerdem geht es natürlich jetzt einmal hauptsächlich um Kommunikation mit den ganzen Leuten und mit ein paar größeren Usern halt, wie man das mit denen ausmacht und so weiter und so fort. Und dann wird sicher weitergehen mit der Multitrack-Version wieder, die dann hoffentlich einmal aus der Beta-Version rauskommen wird. Und was dann kommt, das werden wir noch sehen. Jetzt wäre es gerade spannend geworden. Da willst du noch gar nichts darüber sagen. Naja, das weiß ich selber noch nicht. Okay. Gut. Gibt es dazu noch Fragen grundsätzlich zu der Auphonic-Applikation oder sonst wie? Von anderen meine ich. Gibt es Zahlen, die du kommunizieren kannst? Also weißt du, wie viel von 100% der Accounts schon gewechselt haben in ein kostenpflichtiges, oder? Bah, das ist schwierig. Also einerseits, wie man Accounts misst. Also wir haben sehr viele Accounts bei uns. Mhm. Aktive Accounts ist wieder was anderes. Und Prozent wechseln, das haben wir im, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht einmal im Promille-Bereich. Von den nicht aktiven oder von den gesamten oder von den aktiven? Nein, von den aktiven. Ja. Gut. Also nicht gut, aber ja. Nein, es ist ganz okay. Also es sind halt viele Accounts, also das kann man ja nicht so ganz rechnen. Und es ist wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Ja. Noch. Das kommt wahrscheinlich noch, oder? Nein, aber es ist ganz, ganz gut angelaufen, also das passt schon. Also bist du zufrieden damit, eben zum einen mit dem Feedback, was gekommen ist, das ja eher, wie Rico schon gesagt hat, durchwegs positiver war und eben mit dem vom Wechsel. Das, wenn es immer so bleibt wie die letzte Woche, dann ist sicher super. Dann drücken wir doch ganz fest die Daumen. Gut, jetzt. Wir nützen dich ja auch gleichzeitig aus, ein bisschen, weil du ja als Grazer am 24.06. am zweiten Podcaster-Stammtisch in Graz warst. Kannst du uns da ein bisschen etwas davon erzählen? Wie viele Leute waren da? Wer war da? Und was ist da weiter geplant? Und gibt es endlich mal eine vernünftige Webpage darüber? Webpage? Na, aber wir haben eine Mailingliste. Und eigentlich haben wir es eh noch nicht, weil ich es noch nicht angelegt habe. Na, wie auch immer, also am Dienstag haben wir wieder Treffen gehabt in Graz, ja, mit den ganzen Podcaster, was mittlerweile schon ein paar gibt. Und wer war da? Vielleicht können wir das ganz einfach mal so durchgehen. Also es gibt diesen Pflaster-Podcast. Das ist der Christian, der hat das, glaube ich, angeregt, das Treffen am Anfang schon. Der ist da immer ganz engagiert dabei. Dann natürlich den Murstrom-Podcast. Da habe ich auch schon mal ein Interview gegeben. Der war auch da, der Marc. Dann waren noch die Leute vom So red ma do Podcast. Und noch den X-Dog-Cast. Der hat letztens mit dir eine Sendung gemacht, oder Alex? Ja, genau. genau. Von der ein bisschen erzählt hat. Ja. Und ja, was haben wir geredet? Also einerseits, wie man eben mehr Podcaster auch noch zum Treffen bekommen, weil es gibt auch noch ein paar andere, vor allem, also bei uns in Österreich ist vor allem das in der freien Radioszene sehr verbreitet, die nennen sich aber nicht wirklich Podcaster, aber machen im Prinzip auch das Gleiche. Und zu denen haben wir da in Graz auch schon ein paar Kontakte geknüpft einmal. Und dann gibt's noch Planungen für eventuelle größere Events im Herbst. Da will ich jetzt aber noch nichts Genaues sagen. Also jetzt nicht nur auf Graz bezogen. Und ja, ansonsten haben wir so ähnlich wie hier bei euch im Magazin einfach über die Neuigkeiten, was es so gibt, halt geredet. Und das hat dann beim Bier halt geendet und war ganz lustig. Ja, was, wenn Leute in der Nähe von Graz oder was auch immer bei euch dabei sein möchten, was müssen die tun? Ja, das ist eine blöde Frage, jetzt weiß ich gar keine Antwort. war schwierig, ja. Also wir haben diesmal eine Mailingliste gegründet, oder das war die Idee, die ich erst einrichten muss, und das habe ich noch nicht getan. Ansonsten, Webseite gibt's. Jetzt ein kurzes Ding kann ich noch featuren, und zwar das ist Podcast Küche, nennt sie das. Das ist auch so eine Webseite, wo es eben drüber geht, wobei man das irgendwie anders schreibt. Und zwar geht's da drüber. Kurz, ich schaue mal, ob ich den Link finde. Und zwar geht's da drüber bei dieser Seite, wie man halt Nicht-Podcast-Hörern den Einstieg möglichst einfach macht. Leider habe ich den Link jetzt nicht per Hand, aber ich kann den sonst noch einmal zuschicken. Dann werfen wir ihn in die Shownotes. Und wenn du die Mailingliste hast, bitte schick uns die auch, dann können wir die auch featuren. Weil, ja. Also im Moment kann natürlich gerne einfach wer, wenn wer interessiert ist, das wäre natürlich super, dann einfach mich im Moment anschreiben, wenn ihr jetzt noch keine andere Adresse habt. Und auf dieser Podcast-Küchen-Seite, da ist er eben, es versucht, so einfach wie möglich darzustellen, wie man halt einsteigen kann, auch mit, was man sich installieren muss und Podcast-Empfehlungen, die man gleich mal reinhören kann. Und ja, ist eine ganz schöne Seite. Ja, und über das haben wir auch viel geredet, einerseits, wie man Nicht-Podcast-Hörern den Einstieg leicht machen kann. Und die Podcaster haben auch über Sprechtechnik und so weiter geredet, wo ich jetzt nicht so der Spezialist bin. Aber es war wie immer ganz lustig. Okay. Ja, also da seid ihr schon weiter in Graz als die Zürcher. Wir Zürcher haben das noch nicht fertiggebracht, aber kommt vielleicht noch. Wir haben es noch nicht mal in der ganzen Schweiz fertiggebracht, so etwas aufzustellen. Egal. Die Franzosen, die haben was. Also die Welsche sprechen. Entschuldigung. Die haben was. Wir schaffen es in der Deutschschweiz nicht. Furchtbar. Also, liebe Zürcher und alle deutsch sprechenden Deutschschweizer, nehmt euch ein Vorbild an den Österreichern. Jetzt, bevor wir das Thema auf Phonik verlassen, ist da via Chat noch etwas reingekommen, nämlich die Frage, wenn es Updates gibt bei der Desktop-App, werden die gratis sein oder ab wann muss man da wieder nachzahlen oder wie sieht das eigentlich dort genau aus? Die Updates waren bis jetzt ja immer gratis und wird auch so sein. Keine Ahnung, also wie es bei uns steht, also bis zur nächsten Major-Version ist es gratis. Was die nächste Major-Version ist, kann ich nicht sagen, also das ist zumindest noch nicht am Horizont. Also da muss dann schon was Größeres umgebaut werden, dass es eine neue Major-Version gibt. Also Multichannels bekommt man noch, sobald sie da sind, als normalen Update. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Lass dich einfach nicht festbinden. Ja, okay. sonst muss ich das einhalten, was ich jetzt sage. Das wäre die Idee. Nein, keine Ahnung. Multichannel muss vielleicht sowieso total anders gemacht werden. Also vom Programm her. Deswegen. Gut. Wenn es natürlich ins gleiche Programm reinkommt, dann gibt es schon ein Update. Aber ansonsten, keine Ahnung. Gut, dann können wir das Thema auf Phonik verlassen im Moment, oder gibt's noch was von den anderen, oder willst du noch etwas zufügen, das wir vergessen haben? Ja. danke für das Feedback und so weiter und für die Unterstützung. Und falls wer wirklich gute Ideen hat, wie man das besser machen kann, vor allem wie man das alles einfacher machen kann, immer her damit. Ja, was bei mir schiefgelaufen ist am Anfang, ich habe halt geguckt auf dieser Seite und hatte ganz oben erstmal nur diese monatlichen Sachen gesehen. Und ja, ich komme halt mit 2,5 Stunden klar und habe erst nach 2 Tagen irgendwie über eine Mail mitbekommen, ach, da kann ich so einmalig was ich dann hinterher aufteilen kann, was kaufen. Und damit komme ich ja ewig hin. Nur das habe ich erst nicht gesehen, weil auf der Seite, also so wie ich das jetzt gesehen hatte, ja, das ging runter und dann war ich irgendwann bei 100 Stunden und dachte ich, oh, jetzt ist Schluss. Dass ich weiter runter scrolle, irgendwie hat es eine Zeit, also ich habe es nicht gesehen. Ganz ehrlich, ich habe am Anfang die Seite aufgemacht, hab halt geguckt und hab das nicht so schnell gefunden. Blöd vielleicht, aber vielleicht geht's anderen auch so. Ist ein bisschen weiß dazwischen, ja. Ja, weiß, es ist schwierig. Also das Problem ist halt, man muss... Ein Index oben auf der Seite? Ja, den gibt's eh. Es steht eh ganz oben, dass es Recurring und One-Time Credits gibt und dass man unbedingt das FAQ lesen soll. Genau, da wären wir dann wieder beim Englisch. Was natürlich keiner macht. Aber ja, es ist schwierig, ich weiß. Ja, jetzt für die Masse einfach, ne? Ja. Da kommt jemand an, der sich mit Englisch nicht so auseinandersetzt, geht auf die Seite, guckt. Ja, also so ist es passiert und ja, deswegen sage ich nur, vielleicht kann man das übersichtlicher machen oder so. Naja, weiß es ja selber, dass es viel zu unübersichtlich ist. Aber ja, mir nicht viel Besseres eingefallen, wie man das super machen kann. Ja, vielleicht kann uns da ja Jan helfen. Er ist ja der Spezialist drauf. Vielleicht schaut er mal bei euch rein. Er hat ja auch die letzten Logos bei euch gemacht. Vielleicht hat er noch einen Tipp. Maybe. Er ist spezialisiert drauf. Wird sich sicher melden. Gut, dann würde ich sagen, dann habe ich die Befürchtung, dass es ja schon einige Podcasts gegeben hat, die jetzt so in Panik geraten sind, dass sie jetzt so viel Geld abdrücken müssen bei Auphonic, dass sie ein ganz eigenes Medienimperium aufbauen müssen und jetzt sogar ins TV gehen. Ich spreche von Hoxilla. Ist das so richtig zusammengefasst, Alexander? Nee, es geht uns eigentlich eher um die Erlangung der Weltherrschaft. Ah, aber die wollen wir doch. Ja, ja, aber wir sind da, glaube ich, ein Stück weit besser aufgestellt als ihr. du möchtest wissen, warum wir jetzt in das Pay-TV gehen, wenn ich deine Frage richtig interpretiere. Genau. Weil wir das können, weil wir gefragt worden sind, ob wir das machen wollen. Das ist eigentlich... Das ist so richtig nerdig. Wir tun's, weil wir es können. Es ist tatsächlich so. Also, ich zäume das Pferd mal anders auf. Wir haben vor geraumer Zeit festgelegt, mal irgendwann, dass Hoxilla grundsätzlich immer also kostenfrei sein wird. Wir waren vor 2 Jahren an einem Punkt, wo wir hin und her überlegt haben, ob wir nicht doch irgendwelche Bezahlmodelle einführen, irgendwelchen Premium-Content für Geld liefern wollen. Ganz aber auch vor dem Hintergrund, dass vor 2 Jahren wir nochmal unser Lebensmittelpunkt geändert haben. Alexa hat sich dann selbstständig gemacht und nach 2 regulären Einkommen, die wir hatten, war nur noch 1 da. Und da wurde die Luft ein bisschen dünn finanziell. Wir haben dann aber irgendwann gesagt, nein, das machen wir nicht. Und hatten dann das Glück, dass zum einen Alexas Selbstständigkeit ganz gut irgendwann gegriffen hat und zum anderen durch so viele kleine Nebenprojekte, sei es Bücher, sei es andere Sachen, dann auch ein bisschen Geld ins Haus kam und wir dann so ein bisschen entspannter wieder schlafen konnten. Und Hoxilla TV ist entstanden, weil Holger Kreimeyer uns eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, kommt doch mal bei mir vorbei, vielleicht können wir irgendwie mal zusammenarbeiten. Und so einfach ist es einfach. Und wenn dir jemand so ein kleines Studio mit 2 Kameraleuten, 3 Kameras und einer Regie anbietet und sagt, mach mir ein Konzept und dann schneiden wir dir das alles und du brauchst dir ansonsten um nichts kümmern, da kann man eigentlich schon fast nicht Nein sagen. Und so ist es jetzt zu Hoxilla TV gekommen. Jetzt im letzten Podcaster-Stammtisch habe ich gehört, also dort haben wir ja gesagt, dass du heute bei uns sein wirst. Da sind einige Leute zusammengezuckt und fanden, um Himmels Willen, dieser Gothic-Anhänger, der macht doch grundsätzlich Angst. Dann ist er ja noch so ein Freak in Sachen eben alle Hoaxes aufzutauchen, der entblättert einem ja sowieso sofort beim kleinsten Unwahrheit und so weiter. Und man hat doch sowieso, also ich wurde dann angefragt, ob ich nicht Angst habe, dass wenn ich mit dir nur ein Piep rede, dass du als Psychologe mich sofort analysierst und weißt, dass ich irgendwo als 10-Jähriger erotische Gedanken mit meiner Schwester hatte. Hattest du? Das klären wir nachher. Das klären wir nachher, das möchte ich gerne nachher noch erarbeiten. Nochmal, das ist irgendein Stammtisch bei euch in der Schweiz? Ich glaube, ich muss euch mal besuchen. Nee, unser Online-Stammtisch. Jeden Dienstag haben wir ja unseren Online-Podcast-Stammtisch und da ging das herum. Und da fand man eben, also einerseits Gothic, so alles schwarz. Man hat ja auch dann Hoaxilla TV das Intro gesehen, also die erste Folge, die ist ja frei. Und da so schwarz und Angst und so weiter. Und du weißt, also ich keine Ahnung, wie du das empfindest, aber von Psychologen hat man ja Angst, weil ja, dann bleibt ja nichts verborgen. Man kann ja keine Geheimnisse vor Psychologen haben. Wow, das habe ich. Wie hast du überhaupt Freunde? Das ist ein interessanter Stammtisch, da muss ich, glaube ich, mal vorbeikommen. Also A, kann ich sagen, da verweise ich auch nochmal auf den X-Talk-Cast, den ich jetzt dieser Tage aufgenommen habe, wo ich ganz explizit mich nicht als Mitglied der Gothic-Szene geoutet habe. Also nur weil ich gerne weniger bunte Farben oder viel eher einen freundlichen Schwarzmix immer trage, heißt das nicht unbedingt, dass ich Goth bin, beziehungsweise auf den Friedhof gehe und irgendwelche Ritualopfer mache. Das Bühnenbild von Hoaxilla TV war ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass wir sehr viel improvisieren mussten, dass auch nicht klar war, ob das so funktionieren wird, dass daraus eine Serie wird. Sprich, weder wir noch Holger Kreimeier waren so wirklich richtig gewillt, größere Mengen Geld in die Hand zu nehmen. Das muss man einfach auch ganz klar so sagen. Das wird sich zur ersten Hoaxilla-Folge definitiv ändern. Und darum habt ihr in Schwarz-Weiß gedreht? Nö, wir sind schon in Farbe. Das ist auch gut kommentiert. Aber muss man genau hinschauen, dass man, bei deiner Frau sieht man, das ist ein leichtes Rot auf der Haut. Ja, aber nur, wenn man genau hinschaut. Ach, also meine Gesichtskomplexion hat auch schon einige Leute darüber oder dazu geführt, über meinen Alkoholkonsum zu philosophieren. Also Spaß beiseite, da wird sich noch so einiges ändern. Wir werden auch in der ersten regulären Folge sogar, sagen wir mal, so Audience Participation machen und dann, wenn den Leuten das irgendwie zu farblos ist, werden sie sich involvieren können. Da haben wir schon Ideen. Soll nur heißen, die Kritik haben wir natürlich wahrgenommen. Uns ist auch bewusst, dass wir im Videoformat noch einiges lernen müssen, dass wir da noch viele Dinge ändern müssen. Ist aber auch klar, weil wir seit 4 Jahren Audio machen und nicht Video. Die Frage zum Psychologen, die kann ich dir jetzt ernsthaft beantworten, wenn du das wirklich möchtest, weil das ist eigentlich eine Sache, die habe ich seit meinem Studium nicht mehr gehört. Aber ich beantworte das gerne, also wenn das dein Umkreis irgendwie das doch so bewegt. Also A, bin ich Diplompsychologe und habe keinerlei therapeutische Ausbildung. Ich bin kein psychologischer Psychotherapeut. Soll heißen, ich habe Psychologie an einer Universität studiert, wo es im Wesentlichen die Psychologie als Naturwissenschaft von Menschen verstanden wurde. Das heißt, ich habe mich sehr viel mit Dingen wie Neurophysiologie, also wie funktioniert das Gehirn, wie funktioniert Wahrnehmung beschäftigt, habe so im Bereich Sozialpsychologie einiges gemacht, war natürlich auch im klinischen Bereich, aber da eher diagnostisch unterwegs. Und zwar, wie stelle ich fest, relativ sicher, valide sagen dann die Psychologen, ob jemand krank ist oder nicht. Und das macht man halt in sehr umfangreichen, standardisierten Interviews, die man führt. Und die Aussage, man kann einem Psychologen nicht sagen, weil der dann einen sofort analysiert, setzt ja auch voraus, dass jeder Psychologe immer Lust hat, jede Nase, die vor ihm sitzt, analysieren zu wollen. Und selbst wenn man das könnte, ist vielleicht auch nicht jede Nase interessant genug, als dass man sie analysieren muss. Insofern, A, kann ich das nicht, B, will ich das nicht. Und ich bin entweder bin ich ein empathischer Typ oder nicht. Aber das hat eigentlich in dem Fall nichts mit meinem Studium zu tun. Und wie war das jetzt mit deiner Schwester? Lass mich das weg. Nicht so gut. Ach, jetzt, wo es interessant war. Wie du vorhin. Ich habe keine Schwester, wurde mir auch unterstellt. Aber bevor wir wieder zurück zu Hoaxilla kommen, kannst du vielleicht mal kurz sagen, für alle, die dich nicht so detailliert kennen, Welche Podcast-Formate produzierst du im Moment, also du und deine Frau? Das ist ja eine ganze Menge. So viele. Das ist ja ein ganzes Imperium. So viele produzieren wir, das ist richtig. Also klar, also wir haben angefangen mit Huxilla, das ist ein wissenschaftskritischer Podcast. Da beschäftigen wir uns mit Wissenschaftskommunikation. Du hast schon gesagt, Hoaxes klären wir da auf. Das machen wir seit 4 Jahren, das ist unser Kernprojekt. Und um dieses Kernprojekt sind viele, viele andere Projekte entstanden. Das erste Nebenprojekt war das Skeptoskop. Das war ein Podcast, in dem ich Mitglieder eines wissenschaftlichen kritischen Vereins in Deutschland interviewt und vorgestellt habe. Das Skeptoskop habe ich inzwischen eingestellt. Das wird auch langfristig als Marke verschwinden und wird als Submarke umgeformt werden zu etwas, was ich Huxilla Porträt nennen werde. Also insofern wird das dann einfach zu Huxilla werden. Was ich noch mache, ein sehr schönes Projekt, ist der Psychotalk. Das ist eine Sendung in der Tat, wo es tatsächlich um Psychologie geht. Da sind wir 3 Psychologen, neben mir Sebastian Bartoschek, der auch wiederum ganz viele eigene Podcasts macht. Und Sven Rutloff noch dabei. Und Sven Rutloff, den wird der ein oder andere vielleicht wegen seines Viva Britannia Podcastes kennen. Und wir alle 3 sind Diplompsychologen, aber alle 3 ohne Therapieausbildung. Wir setzen uns ungefähr einmal im Monat zusammen und nehmen zum einen ein Thema aus der Psychologie und definieren zum Beispiel mal sehr, oder versuchen sauber zu definieren, was ist eine Schizophrenie, weil da hat ja so jeder seine Vorstellung drüber. Wir machen uns da mal die Mühe, das genau zu erklären und mal auch die Diagnostik und die Menschen, also wie ist ein Mensch, der schizophren ist, wirklich? Und also der hat zum Beispiel nicht 2 Persönlichkeiten, das ist eine andere Störung. Also es ist halt so ein Vorurteil, das viele Leute haben. Also das ist der Psychotalk. Dann mache ich noch mit dem Christian Bednarik von der Hörsuppe, den wir wahrscheinlich alle kennen werden, zusammen ein Projekt, das heißt Schall und Rauch, wo wir unregelmäßig zusammen telefonieren. Das haben wir eigentlich immer schon gemacht, seit ich Podcast und seit Christian sich mit Podcasts beschäftigt. Und irgendwann haben wir einfach angefangen, das Aufnahmegerät mitlaufen zu lassen. Und das Ganze heißt jetzt Schall und Rauch, 2 Opas reden vom Krieg, den es niemals gab. Und ist einfach für den flotten Anfang 40-Jährigen oder knapp unter 40-Jährigen, der findet sich da vielleicht in dem einen oder anderen Thema, das wir dort behandeln, wieder. Mit Alexa zusammen gibt es dann noch Behind the Hoax. Das ist so eine Art Making-of oder eine Sache, die immer so um den Podcast herum von Huxilla ist. Da gibt es inzwischen 7 Folgen von. Und immer wenn wir der Meinung sind, wir müssen so ein bisschen Meta-Informationen über, du hast das Medienimperium genannt, also über das, was wir tun, geben, dann gibt es eine neue Folge Behind the Hoax. Und Alexa hat als eigenen Podcast die Black Suite Stories. Das ist ein Vorlesepodcast, wo sie seit fast 1,5 Jahren jetzt Literatur vorgelesen hat und aber auch Autoren und deren Werke, also erst die Autoren interviewt und deren Werke in Teilen dann auch vorgelesen hat. Und die Black Suite Stories müssen im Moment so ein bisschen pausieren aus Zeitgründen, weil ganz viele andere Projekte gerade anstehen. Und wenn wir dann noch in dem Bereich bleiben, Audio hat Alexa als eines ihrer Geschäftsbeine inzwischen die sogenannten Lebenslinien, wo sie zu Leuten fährt, mit denen biografische Interviews führt. Also man kann dann quasi mit Alexas Unterstützung seine eigene Lebensgeschichte erzählen. Sie zeichnet das auf und produziert daraus dann die eigene Lebensgeschichte auf CD. Das heißt, das wird so geschnitten und wird so bearbeitet, dass Alexa nicht mehr auftaucht als Interviewerin, sondern der Mensch erzählt seine eigene ganz persönliche Lebensgeschichte. Und das ist typischerweise sowas, was Kinder dann ihren Eltern, die schon im höheren Alter sind, schenken, weil sie auf alle Fälle die Lebensgeschichte der Eltern konservieren wollen. Und in diesen Interviews, die Alexa bisher geführt hat, sie halt in der Lage, weil das auch Bestandteil ihres Studiums war, so auch Dinge aus Leuten rauszuholen, die sie vielleicht noch nicht erzählt haben. Das halt ist im Prinzip ein Einzelpodcast, ein maßgefertigter Podcast für eine Person. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das war's. Ja, und daneben produzierst du ja noch Bücher, also ihr schreibt ja noch Bücher, ja. Und. Also das klingt nach unheimlich viel und ich würde jetzt einfach so, wenn ich dir zuhöre, sagen, es hat immer, ging das Gerücht herum, Tim ist der mit den meisten Podcasts, aber den stellst du ja also mit links in den Schatten, oder? Das weiß ich gar nicht. ich habe das gar nicht. Mengemäßig? So viel hat er ja also nicht, oder? Ich weiß das gar nicht. Aber ist das denn wichtig, wer den meisten hat? Also zu den. Ja, du weißt, dass die Leute eben so ein bisschen abmessen und so weiter. Und damit wärst du natürlich die Nummer 1 an und für sich in den meistproduzierten Podcast von einer Person. Ich glaube, Tim hat mehr. Müsste man untersuchen. Aber jetzt wieder zurück zu Hoxilla TV. Mir ist das ein bisschen unklar. Das ist richtig, Hoxilla TV wird es ja, das ist kein Gratisformat, sondern das wird kosten. Genau. Wieso? weil wir bei Hoxilla TV zwar inhaltlich und gestalterisch völlig frei sind, wir aber als freie Mitarbeiter der Alza Film Studio GmbH fungieren und für die Alza Film GmbH diese Sendung produzieren. Und da ist halt ein Studio, das kostet Miete, das kostet Strom, es gibt Kameraleute und das muss finanziert werden. Und insofern ist all das, was mit Geldflüssen zu tun hat, nicht in unserer Hand. Okay. Und habe ich das richtig gesehen? Ich kann auch, wenn ich bezahle, kann ich trotzdem diese Videos nicht abonnieren irgendwie so. Also ich habe da nicht einen Stream oder sowas, sondern ich muss irgendwie wieder auf die Webpage. Oder habe ich das falsch verstanden? Also ich habe das selber noch nicht gefunden, aber man soll das sogar als Podcast abonnieren können. Okay. Tatsächlich wollte ich damit, Holger, nochmal drüber reden. Es muss, glaube ich, eine Funktion geben, die Sachen als Podcast zu abonnieren. Was man allerdings machen kann, ist, dass man sich die Folgen, die man sozusagen bezahlt hat, herunterladen. Also in dem Moment, wo du registrierter Kunde bist, kannst du dir die Folgen runterladen und dann dementsprechend zeitsouverän gucken. Das geht in jedem Fall. Und ich meine aber auch, dass es eine Funktionalität gibt, die Sachen als, genau, Feeds und E-Mails. Ich gucke mal gerade hier rein. Ich habe mich jetzt gerade angeschaut. Es gibt Feeds. Und dann kann man die auch abonnieren und zwar als MP4 oder eben als MP4 in bester Qualität. Und dann kann man sich diese Feeds auch abonnieren und dann kriegt man das wie so ein Podcast-Feed, das, wofür man bezahlt hat, auch irgendwo hingeschmissen, wo man es hinhaben will. Gut, bevor wir detailliert noch auf Hoxilla TV reingehen, es gab ja auch noch, das habe ich so in eurem Blog, in eurem Forum gelesen, Holger, also der Inhaber dieser, was ist das, Fernsehstation, diese Produktionsgruppe. Internet-TV-Sender, ja. Ja, ist ja, wurde da ein bisschen angegriffen. Und wenn ich das, also ich korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber er hat sich so in Sachen Klimawandel und dass das von Menschen produziert ist, irgendwie so, also diese Geschichte, das hat er mal ein bisschen in Frage gestellt, dass das so ist. Und da wurde er sehr stark angegriffen, oder? Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Ist richtig, ist genau richtig. Er muss wohl, ich habe mir das noch nicht angeguckt, ich will mir das nochmal angucken, irgendwann gesagt haben, dass es der vom Mensch gemachte Klimawandel in seinen Augen nicht bewiesen ist. Da sei er skeptisch, ob das wirklich so sei. Das hat einen relativ großen Aufschrei nach sich gezogen. Ich habe auch zahlreiche E-Mails bekommen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass ich auch Mails bekommen habe, die gesagt haben, naja, also hier mal für euch die Wahrheit, warum das eben doch menschgemacht ist. Und wir haben jetzt inzwischen 163 Folgen Hoxilla produziert und haben, ja, 164 sogar, und haben das Thema Klimawandel noch nicht bei Hoxilla gehabt. Und das hat einen Grund. Das Problem ist, dass das Thema Klimawandel ein so hochkomplexes Thema ist, dass ich mir, glaube ich, selbst mit monatelanger Recherche nicht zutraue, die Wahrheit hinter dem Klimawandel aufzudecken. Also sicherlich bin ich der Überzeugung, so, das ist aber eine persönliche Überzeugung, dass der Mensch einen sicherlich großen Einfluss auf den Klimawandel hat. Aber es ist zumindest nicht auszuschließen. Auch da gibt es sehr viele Quellen und sehr gute, seriöse Wissenschaftler, die sagen, es ist sowieso ein Klimawandel im Gange. Ob man den jetzt beschleunigt oder nicht. Und das ist so komplex, dieses Thema, dass ich tatsächlich sage, ich weiß nicht, was die Wahrheit beim Klimawandel ist. Ich selber habe zum Beispiel kein Auto mehr, fahre nur mit Öffis und fühle mich damit relativ gut. Weil ich sage, ne, kein CO2-Ausstoß, was ja auch Quatsch ist, weil die öffentlichen Verkehrsmittel natürlich auch CO2 produzieren, ist ja alles nur verlagert. Soll nur heißen, Das mag sein. Ich weiß auch, dass es Punkte gibt, wo ich mit Holger Kreimeier wahrscheinlich nicht einer Meinung bin. Und ich finde auch gar nicht alles gut, was Holger macht. Und ich glaube auch nicht, dass Holger alles gut findet, was wir machen. Aber daraus abzuleiten, wir sollten jetzt Huxilla TV nicht produzieren, finde ich doch relativ vermessen, weil dann dürfte ich auch, also ich habe durchaus auch schon Interviews mit Leuten gemacht, die bekennende Christen sind, und dann könnte ich auch sagen, naja, aber wenn der an Gott glaubt, dann kann ich alles andere, was er sagt, ja auch nicht ernst nehmen, und das widerspricht dann auch ein Stück weit meinem humanistischen Ansatz. Also es gibt sowas schon noch wie eine individuelle Freiheit der Meinung. Und gerade bei einem Thema, was einfach nicht festgelegt ist, ich habe auch schon überlegt, ob wir mit Holger mal in unserer Sendung über den Klimawandel diskutiert, habe ich gar kein Problem mit, und wahrscheinlich sind wir da auch unterschiedlicher Meinung. Aber also jeder, der jetzt für sich proklamiert, ich weiß, was mit dem Klimawandel Sache ist, das fände ich ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt, weil wir uns, wie gesagt, seit 4 Jahren immer wieder mit diesem Thema beschäftigen, und immer wieder kommen Alex und ich zu dem Schluss, lass uns das nicht machen, weil das können wir nur falsch machen. Und es wird immer wieder jemanden geben, der eine neue Studie hat. Und CO2-Ausstoß sollte man minimieren, gar keine Frage. Aus ganz vielen Gründen sollte man das tun. Aber es ist halt die Frage, ob sich das Klima nicht auch wandeln würde, wenn es keine Autos gäbe. Das weiß halt keiner. Das ist extrem schwierig. Mhm. Es gibt auch noch eine andere Geschichte. Holger Kreimeier hat ja mal Freiwild über sich in der Sendung gehabt. Diese österreichisch-nationalistische Band, und hat die für viele Leute nicht so kritisch angegangen, wie sie das gerne gehabt hätten, hat sie sozusagen auch ein Stück weit als harmlos dargestellt. Und da kann ich einfach sagen, dass ich ihn dann, nachdem diese Kritik kam, auch das habe ich mir noch nicht angeschaut, auch das werde ich mir noch anschauen, sehr kritisch. Ich habe ihn einfach gefragt, ob er rechtsextrem ist, also wie seine politische Gesinnung ist. Und dann hat er mir gesagt, nein, ist er nicht. Und wenn man sich neue Dinge von Holger anguckt, dann legt er sich durchaus mit Leuten wie Ken Jebsen an und spricht sich ganz, ganz kritisch gegen die Montagsdemos und die rechtspopulistische Szene, die in den Montagsdemos in Deutschland gerade auf Fang von neuen Menschen ist, so dass ich da sage, der ist halt nicht rechts, Holger Kreimeier, sondern er ist Journalist und er hat über Freiwild berichtet. Und auch das muss möglich sein, und wenn ich das Gefühl hätte, der jetzt wäre ein Fascho, dann würde ich mir das vielleicht sogar überlegen, da zu arbeiten, aber den Eindruck habe ich zu keinem Zeitpunkt, und wir haben ja mehr als einmal mit ihm gesprochen gehabt, und insofern werde ich das sicherlich auch nochmal kritisch bei einem Bierchen bei ihm im Studio mit ihm mal erörtern, aber man muss sich auch bewusst sein, dass auch Hanni Hinterseher sehr nationalistische Tendenzen hat, und das muss man einfach wissen, das ist einfach so, und dann muss man dem kritisch begegnen, aber daraus so ultimative Handlungsmaximen abzuleiten, finde ich persönlich auch einfach ganz, ganz schwierig. Ja gut, jetzt nochmal zu Huxilla TV. Ich habe eben diese Vorsendung, Promosendung, wie nennst du das Ding? Das gerade Pilot. Pilotsendung angeschaut, und jetzt mal abgesehen, dass mir die Farben gefehlt haben, aber und der Dampf sehr eine witzige Geschichte ist, aber das ist eine andere Sache. fand ich, es ist im Prinzip genau das gleiche wie eine Huxilla Folge. Mhm. Soll das so bleiben? Also wieso soll ich als Huxilla Hörer Geld bezahlen, dass ich nachher genau das Gleiche auch auf Video sehe? Sollst du gar nicht. A, B, denken wir schon, dass wir noch ein bisschen mehr uns ins Videoformat einfluchsen. Da haben wir auch schon noch ein, zwei Ideen, wie wir das anders machen wollen. Aber das ist, glaube ich, auch eine sehr große Misskonzeption, die da vorherrscht. Man muss sich mal von dem Gedanken freimachen, dass jetzt der Podcast-Hörer die Zielgruppe für Huxilla TV ist. Es ist eher andersrum ein Schuh. Wir haben in der Pilotfolge auch ein Gewinnspiel gemacht und haben ganz viel Einsendungen auf dieses Gewinnspiel schon bekommen, also weit über 100 E-Mails von Menschen, die an diesem Gewinnspiel teilgenommen haben, und erstaunlicherweise stand eigentlich in 85-90% der E-Mails, das ist total super spannend, was ihr macht. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Podcast gibt. Ich kannte euch überhaupt gar nicht. Das finde ich total super, diese Art und Weise, ein Thema zu behandeln. Ich werde das auf alle Fälle abonnieren, weil mich das total interessiert. Und da muss man, glaube ich, das ist mal sehr schmerzhaft, aber ich tue das immer wieder, und ich tue das auch ganz bewusst immer wieder, sich ein bisschen von dem Gedanken freimachen, dass Podcasting der Nabel der Welt ist. Podcasting ist eine absolute mediale Nische, eine sehr schöne Nische, eine Nische mit einer unfassbar treuen Klientel. Also ich glaube schon, dass die Bindung von Podcast-Hörern zu ihren Produzenten ganz, ganz enge ist. Aber es ist eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen, die das tun. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch euch. Ihr beschäftigt euch ja genau mit diesem Thema. Wie kann man Podcasting fördern? Wie kann man dieses Medium bekannter machen? Aber es ist halt einfach so, dass jeder gut laufende YouTube-Channel mehr Leute erreicht als jeder Podcast. Und uns geht es in unserem Tun bei Huxilla eigentlich und immer noch nahezu ausschließlich darum, das wissenschaftlich-kritische Denken zu fördern. Genau dieses, was wir transportieren mit dem Aufdecken von Hoaxes, das ist ja eigentlich nur ein Transportmittel, um eine bestimmte Denkart, wie gehe ich an ein Thema heran, um herauszufinden, was an diesem Thema ist, zu transportieren. Und das klang jetzt so, als ob ich den ganzen Tag nur vorm Rechner sitzen würde und irgendwelche Bücher schreibe, Podcasts produziere und jetzt an irgendwelchen Internet-TV-Sendungen arbeite. Ich habe halt einen sehr anstrengenden, regulären Bürojob auch noch. Also ich bin auch durchaus so 40 Stunden die Woche Minimum, wenn ich auch 50 und mehr Stunden in einem Büro noch tätig und habe einen Daily-Job. Also bei all dem, was wir machen, davon leben geht gar nicht. Es ist eigentlich ein Hobby. Und uns geht es darum, möglichst viele mit dem Menschen mit dem zu erreichen, was wir vermitteln wollen, nämlich der Aufklärung, dem wissenschaftlich-kritischen Denken. Und da ist Huxilla TV ein weiterer Pfeil in unserem Köcher. Und ich glaube, dass es sich nivellieren wird. Es wird Leute geben, die uns so sehr mögen, dass sie sagen, ich will die auch sehen. Dann abonnieren die das, aber ich glaube, ein weit größerer Anteil von Menschen wird einfach Huxilla TV abonnieren und wird das gucken und ein ganz anderer Teil wird den Podcast hören. Es wird eine ganz kleine Schnittmenge geben und deswegen ist Huxilla TV für uns, sowohl für Alexa als auch für mich, eigentlich gar kein Bestandteil des Podcast-Universums, sondern etwas daran angedocktes, genau wie die Bücher etwas angedocktes sind, die wir machen. Und das Huxilla-Buch, was Ende des Jahres erscheinen wird, das erste echte Huxilla-Buch, was wir publizieren werden, wird auch nicht nur der Podcast transkribiert sein, sondern da wird es noch was drumherum geben. Natürlich wird das im Wesentlichen ein Sachbuch sein, aber da wird es einen ganz eigenen Stil und eine ganz eigene Art geben, so dass die Leute, die Podcasts gut finden, die uns gut finden, die unsere Denkart gut finden und sagen, ah, das würde ich jetzt gerne mal meinem Vater, meinem Schwager oder wem auch immer auch mal näher bringen. Aber der wird nie einen Podcast hören, aber das ist eine Leseratte. Und dann wird man die Gelegenheit haben, das, was wir tun, als Buch zu verschenken. Also du siehst das nur also nur in Anführungs- und Schlusszeichen, als Zusatz zu Huxilla, also den Podcasts. Ja. Oder wirst du das angenommen, der TV-Channel läuft so gut, gebt ihr irgendwann mal den Huxilla-Podcast auf? Ich glaube nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür macht auch das Podcasting viel zu viel Spaß. Und es wird alles um diesen Podcast herum angedockt sein. Also Huxilla als Podcast wird immer das zentrale Medium sein. Und es ist ja auch gerade so, Blackstreet Stories von Alexa sind im Moment in einer Ruhephase. Das Skeptoskop wird eher, also ist jetzt auch nahezu abgeschafft, aber wird in die Kernmarke Huxilla reingeholt. Ich glaube, der Podcast wird noch sehr, sehr, sehr lange bestehen. Wir haben auch nach wie vor Themen ohne Ende und bekommen ständig neue Themen. Aber wir wollen natürlich schon unsere mediale Durchdringung vergrößern. Das ist das eine, weil wir einfach unsere Message für richtig und wichtig halten. Und zum anderen muss man auch ganz klar sagen, Huxilla TV ist auch für uns, da wir im Moment nicht an Abos gebunden sind, sondern einen Festpreis bekommen, einfach auch eine gute Unterstützung, um Alexas Selbstständigkeit mitzutragen. Und es haben sich jetzt schon Vernetzungen wieder ergeben über die Zusammenarbeit mit Holger Kreimeier, die sicherlich dem Gesamtprojekt und der Gesamtmarke sehr, sehr gut tun. Und ich verstehe, das muss man auch, glaube ich, habe ich schon des Öfteren auch gesagt, ich verstehe Huxilla auch als Marke tatsächlich. Und unter dieser Marke subsumieren sich verschiedene Dinge und das Kernprodukt ist der Podcast. Ich glaube, so sollte man das verstehen, was wir tun. Dann kommt die Frage, die gerade im Chat gestellt wurde vom Nachzug. Er fragt, wann kommt Huxilla the Movie? Huxilla the Movie kommt dann, wenn irgendein Filmproduzent uns eine E-Mail schreibt und sagt, Mensch, ihr seid so geil, wollen wir nicht mal zusammen einen Film machen? Dann wird es wahrscheinlich Huxilla the Movie geben. Wir sind nicht so drauf, dass wir sozusagen auf Fang gehen. Also wir haben eine Message, wir wollen die verbreiten, aber eigentlich, was wir nie wollten, war, wir wollten eigentlich nie berühmt werden oder sowas. Also das war gar nicht unser Ansatz. Das wird uns jetzt natürlich unterstellt. Die sind geldgeil, die wollen berühmt werden, die haben Geltungssucht, keine Ahnung. Aber all das, was passiert ist, ist immer passiert, weil Leute an uns herangetreten sind und gesagt haben, könnt ihr euch nicht auch mal vorstellen, das und das zu tun? Und daraus sind die Dinge erwachsen und dann hat das irgendwie funktioniert, warum auch immer das funktioniert hat. Und ob Huxilla TV langfristig funktionieren wird, wissen wir ja noch gar nicht. Es gibt jetzt eine Folge, die wir selber sehr kritisch sehen. Das hat, also der Majorität der Leute hat das gefallen. Wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen, was wir anders machen sollen, wo wir an welchen Stellschrauben wir drehen sollen. Das nehmen wir sehr ernst und sind da auch schon in einem kreativen Prozess alle miteinander da relativ viel dran zu ändern nochmal. Und ja, Huxilla the Movie kommt dann, wenn irgendwann wieder eine Mail reinkommt und einer sagt, wie sieht's denn aus? Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Also sobald Stephen King dich anruft, dann ist es geplant. Ja, so genau. Gibt es in nächster Zukunft oder ist schon irgendetwas geplant, weitere Projekte oder Sparten oder was auch immer? Nee, also was jetzt tatsächlich aktuell ansteht, sind die nächsten Folgen von Huxilla TV. Klar, das ist ja noch relativ frisch. Dann ist es so, dass Alexa aktuell mit dem Sebastian Bartoschek zusammen mit Hochdruck an einem Buch über die Gebrüder Grimm arbeitet. Das ist noch gar nicht so großartig in der Werbung unterwegs, wo sie als Kulturwissenschaftlerin die Märchen der Brüder Grimm betrachtet und Sebastian guckt sich die nochmal als Psychologe an. Und Ende diesen Jahres gibt's dann eben The Hoax Files Band 1. Da merkt man schon, dass es wahrscheinlich auch Band 2 und Band 3 irgendwann mal geben wird. Das ist als Reihe geplant, The Hoax Files. Und im nächsten Jahr gibt es dann, das ist ja auch schon, das haben wir über Crowdfunding ja mal probiert und das hat exzellent funktioniert, ein Buch zu finanzieren. Das, was wir aktuell den Arbeitstitel, das Neuschwabenland-Buch heißt, wo es um ja einen rechtsesoterischen Stammtisch in Berlin geht, das Neuschwabenland-Forum, wo wir einen Vertreter schon mal für ein Buch interviewt haben und dieses Thema Rechtsesoterik und Durchdringung unserer Gesellschaft durch die rechte Szene in Deutschland ist ein Thema, was uns auch beschäftigt und darüber wird 2015 dann noch ein Buch geben. Und aktuell haben wir einen Projektstopp ausgerufen, weil irgendwie ich gerne auch mal mehr als 5 Stunden pro Nacht, also noch weniger oder andersrum, noch weniger als 5 Stunden pro Nacht stehe ich dann irgendwann nicht mehr durch. Jetzt für mich die Abschlussfrage, vielleicht haben andere noch Fragen, aber für mich ist natürlich noch die Frage, wann dürfen wir Huxilla bei uns in der Podunion begrüßen, respektive wann kommst du das nächste Mal wieder zu uns? In die Schweiz? Nee, also gerne natürlich auch in der Schweiz, aber über das haben wir ja schon gesprochen. Aber wann machst du bei uns mit und wann kommst du wieder ins Magazin? Da uns ja Christian dauernd im Stich lässt, ja. Wäre ich jetzt hier eingekauft. Also ich komme, wenn ihr Sendung macht, pinkt mich an. Wenn ich Zeit habe, komme ich da gerne rein. Die Zeit ist immer etwas mager natürlich. Also ich bin nie faul, irgendwie zu reden. Mich der Pod-Union als Mitglied anzuschließen. Es gibt bei uns keine Mitglieder. Bei uns gibt es nur Teilnehmer, weil wir sind, nur zum Holgis Vorurteil klarzustellen, wir sind kein Verein und sind auch keine Vereinsmeiereier. Ja, nur bei uns gibt es Teilnehmer. Holgi hat Vorurteile, das ist ja ganz was Neues. Ja, klar. Auch er. Da können wir ja mal off the air drüber reden, was ich machen muss, um Teilnehmer der Pod-Union zu werden. Also wir sind in Verhandlungen, lassen wir das mal so stehen. Ich möchte an der Stelle nur anmerken, dass ich aus einem Verein, in dem ich jetzt einige Jahre Mitglied war, gerade ausgetreten bin mit Alexa, weil wir... Und jetzt ganz stolz drauf bist, dass du in keinem Verein mehr drin bist. Also auch du kannst bei uns mitmachen und trotzdem in keinem Verein dabei sein, weil wir kein Verein sind. Das klingt zumindest schon mal nicht schlecht. Und wenn du das mit deinem schönen Schweizer Idiom sagst, dann klingt das sogar fast sympathisch. Wir gucken nur mal. Fast. Mir ist so viel Mühe gegeben. Ah, okay. Gut, gibt es zu Huxilla und zu Alexander noch irgendwelche Fragen von den anderen? Aktuell nein, von meiner Seite. Ich habe alle tot geredet, ne? Ich kann nicht gut, ne? Es war interessant. Ich muss mich die Tage mal damit auseinandersetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht gehört. Du kennst Huxilla nicht? Nein, nein, wirklich nicht. Das ist interessant. Wofür produziere ich das jede Woche? Oh. Ja, ich setze mich mal mit auseinander. Ja, versprochen. Du kannst diese wunderbare Stimme und was noch also viel verlockender ist, die noch viel, viel, viel wunderbarere Stimme meiner Frau jede Woche hören. Ah, wöchentlich kommt das. Ja, ja. Und diese TV-Show auch wöchentlich oder hast du das gerade schon irgendwie gesagt? Nee, das habe ich noch nicht gesagt. 14-täglich. Immer mittwochs ab dem 13. August und dann jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat wird das ausgestrahlt. Ah ja, und gut, okay. Ja, ich setze mich damit auseinander, ist versprochen. Schreib mal eine Mail. Ja, mach ich. Gibt's bald ein Podcast-Highlight von Bob mit Auxilla? Ja, vielleicht. Es kamen im Chat noch zwei Fragen rein. Also einerseits natürlich die von Thorsten, die Anmerkung, wer berühmt werden will, der muss zur Podunion. Vielen Dank, Thorsten. Ja, ich will ja nicht berühmt werden. Das ist jetzt ein gefährliches Argument. Ich hätte das ja gerade schon gesagt. Die zweite Frage war, wie sieht das aus? Trifft man dich mal irgendwo in irgendeinem Podcaster-Event, also Podstock, Podcaster-Barbecue oder nächsten Mal in Berlin beim Podlove-Podcaster-Workshop? Planst du da mal irgendwo irgendwas? Also aktuell konkret nicht. Was es sicherlich geben wird, ist, dass, also das machen wir ja immer, wenn wir unterwegs sind, dass wir Hörertreffen veranstalten. Wir hatten jetzt gerade in München vor einigen Wochen ein relativ großes Hörertreffen. Das war die PodCon. Da waren sehr viele Podcaster vertreten. Da war der Buddler vom Angegraben Podcast dabei. Da war Sebastian Bartuschek dabei. Da waren die beiden Jungs vom Heißluftdampfer dabei. Das war so ein Mammut-Hörertreffen mit, weiß nicht, so zwischen irgendwas zwischen 60 und 70 Teilnehmern. Das war ziemlich groß. Und immer wenn wir in irgendeiner Stadt sind und einen Abend Leerlauf haben, machen wir immer Hörertreffen. Kündigen wir immer eigentlich alles mit, wir versuchen das mindestens 2, in der Regel eher mit 4 Wochen Vorlauf auf unserer Homepage an, die demnächst auch nochmal überarbeitet wird und dann gibt es einen richtigen Terminkalender mit allen möglichen Terminen. Und was wir aktuell planen, und das ist einfach, ihr merkt schon, wie viel Zeit wir für diese Projekte geben. Insofern müssen wir immer so ein bisschen auf unsere eigenen Planungen auch schauen. Es wird demnächst nochmal eine Lesung geben, eines Buches von uns hier in Hamburg und Ende des Jahres eben die Premiere von The Hoax Files. Podlove Workshop und Podstock werden wir definitiv zeitlich nicht schaffen dieses Jahr. Da sind zu viele andere Sachen, die da an der Stelle querschießen. Auch so ein paar private Dinge, die da kollidieren, die jetzt hier nicht hingehören. Insofern grundsätzlich treffe ich mich zum einen immer sehr gerne mit Hörern und tausche mich aber auch immer sehr, sehr gerne mit anderen Podcastern aus. Aber jetzt so ganz konkret habe ich, was das angeht, um deine Frage zu beantworten, nicht zum Kalender stehen. Dann übergebe ich wieder an Martin. Ja, nach dem ganzen Zukünftigen gehen wir doch zurück in die Gegenwart. Aktuell ist ja so ein sportlicher Event in Brasilien und der soll ja viel besser in Deutschland sein, zumindest bei Esel und Teddy. Oder wie ging das, Rico? Nö, der ist nicht besser, sondern einfach, das ist die wirkliche WM. Ach so, rum war die dort stattfindet. Die finden genau. Das nicht in Brasilien, sondern die ziehen Esel und Teddy durch. Die hatten eine ganz witzige Idee, die haben nämlich jedes Spiel, also bevor ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft gespielt wird, machen sie mit so elektronischen Kakerlaken, bilden sie das auf so einem Spielfeld, bilden sie das Team nach und lassen diese elektronischen Kakerlaken aufeinander los. Witzigerweise, also das Spiel, das neueste, das habe ich noch nicht gesehen, das war USA gegen Deutschland, aber Deutschland gegen Ghana habe ich gesehen und witzigerweise waren die unentschieden. Ich fand das Ganze sehr witzig, vor allem wenn man, jeder, der die Esel und Teddy Show kennt, weiß, sie sind ja sehr sprachgewandt und ja, ihre Sprüche sind sehr, sehr gut. Und gerade ihre Kommentare dazu ist macht sehr viel Spaß und sogar ich als Fußball-Nicht-Nerd hatte unheimlich viel Spaß, diese Spiele anzusehen. Wir verlinken die und ich kann die nur wärmstens empfehlen, die nachzusehen, die Videos. Und ja, wir gehen natürlich davon aus, dass die deutsche Nationalmannschaft noch ein paar Runden dabei ist. Dann könnt ihr die Spiele vorher noch ansehen. Ja, ich finde wichtig, das sollte man sagen, Videos, ne? Ja. Denn ich habe jetzt gerade gedacht, was meint er da? Bei mir ist nichts gekommen, nichts Neues, ne? Ist ein spezieller neuer Kanal, also ist der YouTube-Kanal von Esel und Teddy Show, wo das via Video aufgenommen wird. Ja, okay, nein, gucke ich. Genau, Link bei uns in den Shownotes, wie immer, www.podunion.com. Ich habe ja gerade gelesen im Chat nochmal, da hat jemand Sorgen, dass ich bei Tim Pritlove durch wäre, weil ich was gegen Podcasting gesagt habe. Da kann ich nur zu sagen, da habe ich mich mit Tim schon trefflich mal in einer Folge von Schall und Rauch, wo wir den einfach mal gezwungen haben, in die Sendung zu kommen, drüber gestritten. Also einfach mal bei Schall und Rauch in die Folge Die Zukunft des Podcastings hineinhören. Und da habe ich mich trefflich mit Tim Pritlove über genau dieses Thema gestritten oder auch nicht gestritten. Aber da haben wir uns auch mal sehr intensiv ausgetauscht. Ich habe das mal gerade in den Chat reingeschmissen, die Episode. Ja, und da haben wir ja auch gefeatured, diese Folge, weil die ist nicht nur wegen dir und Tim gut, sondern es war eine unheimlich gute Diskussion. Ich finde Schall und Rauch grundsätzlich sehr hörenswert, aber das war in meiner Sicht die beste Folge, die ihr gebracht habt. Und das ist übrigens ganz, ganz spannend, weil wir ganz viele Stammhörer bei Schall und Rauch haben, die überhaupt gar nichts mit der Podcasting-Szene zu tun haben. Und die einfach so zwei ältere Herren lustig finden. Und die fanden, dass das die absolut super schlechteste Folge von Schall und Rauch je ever war. Und die ich kannten halt Tim Pritlove nicht. Und die haben, also ich habe Mails bekommen, wo die gesagt haben, was war das denn für ein Typ? Ja, Tim also, wirkt so, wer ihn nicht kennt, wirkt Tim ein bisschen seltsam. Ja, also so wie, also für alle Leute, die ihn nicht kennen, so wie Tim wirkt, so ist er nicht. Er ist eine sehr angenehme und freundliche Persönlichkeit. Also, ja. Ja, natürlich. Also, völlig klar. Aber es ist halt sehr, sehr lustig, wie da so die Affinität zum Thema Podcasting dann auch die Wahrnehmung dieser Folge verändert. Das ist ganz lustig. Also, mit welcher Erwartungshaltung du dran gehst. Ja, es war natürlich sehr podcastlastig. Und wenn Tim dabei ist, fielen natürlich auch sehr viele Fachwörter etc. Und Tim stellt immer den Level seiner Zuhörer relativ hoch bei solchen Sachen. Und ich denke mir, dass das überrumpelt dann ein bisschen und es wirkt ein bisschen arrogant. Ja, das war einer der Vorwürfe, der kam und das gar nicht er hätte sich ja auch mal über seine Prostata äußern können, das wollte er ja nicht. Ja, ich hätte mich gerne mal mit, ja, ich hätte mich gerne mit dem Pritlove mal über seine Prostata unterhalten. Okay. Also ich mache jetzt öfters Chat. Das funktioniert ja hier prima. Ja, du machst das optimal. Hallo MC, dass wir dich auch offiziell begrüßt haben. Du betreust den Chat optimal. Ja. Abend. Ich beantworte aber nicht alles, was im Chat steht, übrigens bei der Gelegenheit. Nicht, dass du jetzt auf dumme Gedanken kommst. Naja, wir probieren das öfters mal. Das klappt doch mal. Martin, dann würde ich vorschlagen, wir gehen zum nächsten Thema. Darf ich auch noch einen Podcast empfehlen? Kommt nachher bei den Highlights. Ah ja, okay, Entschuldigung. Kommt alles dann, noch jede Menge. Dann beherrsche ich mich. Okay. Genau, wir haben auch nicht mehr allzu viele Themen. Zwei sind es an der Zahl. Mit dem ersten geht's weiter, da geht's um eine Karikatur. Vom Elfenbein-Bungalow-Podcast. Ja, Elfenbein Bungalow ist kein Podcast, sondern ein Karikaturist und wurde berühmt. Unter anderem hat er ja auch Hoxilla bereits mal eine Karikatur gemacht, die phänomenal war. Und jetzt ist eine neue erschienen, nämlich über den Soziopod, kennt man natürlich auch. Und die muss man natürlich einfach auch gesehen haben. Und darum bei uns in den Shownotes findet ihr den Link. Wunderbar. Und dann geht's weiter in Richtung Pod, sprich wieder ein Podcast-Cluster. Oder das heißt wieder, es ist ein Podcast-Cluster, das sich neu auftut im Ruhrpod, wenn ich das richtig verstanden habe, Rico. Ja, da kann wahrscheinlich Alexander mehr dazu sagen als ich. Ich habe das einfach gesehen, dass im Ruhrpod jetzt unter Ruhrbaron versucht wird, die Podcaster ein bisschen zusammenzubringen aus dem Ruhrpod. Und jetzt der OWL-Cluster, über den haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen, den es sonst noch gibt. Ich finde diese Clusterbildung extrem gut und sehr empfehlenswert, weil gerade für neue Podcaster ist es sehr angenehm, eben wie auch eben in Graz, wie wir vorher von Georg gehört haben, mit Podcastern zusammenzusitzen und dort die Fragen auszutauschen, weil es gibt am Anfang, wenn man anfängt, 100.000 Fragen und da hilft das ungemein, da regional etwas zu machen. Darum fand ich es extrem erwähnenswert, dass da im Ruhrpod was losgeht. Jetzt, Alexander, du hast das auch ein bisschen mitverfolgt, du weißt da ein bisschen was? Ja, die Oberrunde ist halt ein Online-Journal-Portal und für dieses Portal schreibt unter anderem Sebastian Bartoschek, der ja ganz eng mit Huxilla verbandelt ist. Es gibt ja Stimmen und manchmal sagen wir das ja selber auch, dass er das dritte inoffizielle Mitglied von Huxilla ist. Und Sebastian hatte die Idee, bei den Ruhrbaronen auch nochmal das Thema Podcasting im Allgemeinen etwas bekannter zu machen. Und was sein Vehikel da natürlich ist, weil die Ruhrbarone, der Name gibt es her, ne, Ruhrfluss, der durchs Ruhrgebiet fließt, hat er dann den Aufhänger benutzt, die Podcasts aus dem Ruhrgebiet vorstellen zu wollen. Beziehungsweise er hat auch aufgerufen, dass Podcaster aus dem Ruhrgebiet sich dann melden, um vorgestellt zu werden. Er selber betreibt ja einen Podcast oder produziert den mit, da ist er nicht in jeder Folge dabei, den sogenannten Podcast, also mit Doppel-T. Und die haben als Sendekonzept, dass sie immer ein Begriffspaar annehmen und also entweder einen Reportageteil produzieren oder etwas recherchieren und dann gibt's immer so ein Pro und Contra. Also irgendwie, ich muss das mal gerade aufrufen, was so ein typisches Wortpaar beim Podcast ist. Also es gibt so Folgen wie On-Air versus Off-Air zum Beispiel oder Cocktail versus Bier und dann suchen sich die Leute immer etwas aus dem Ruhrgebiet, um das so gegenüberzustellen. Bunker gegen Burgen und so weiter und so weiter. Und dann gibt es immer 10 Minuten das eine Thema, 10 Minuten das andere Thema und am Ende wird dann diskutiert über dieses Thema. Relativ interessantes Sendekonzept, sehr aufwendig in der Produktion, das machen auch mehrere Leute diesen Podcast und es gibt halt einige weitere Podcaster aus dem Ruhrgebiet und die sollen in dieser Serie in dem Online-Portal Ruhrbarone vorgestellt werden und vielleicht all die Podcaster aus dem Ruhrgebiet, die jetzt das hören und die irgendwie noch nicht mit Sebastian verbandelt sind, könnten sich dann den Artikel bei den Ruhrbaronen mal durchlesen und sich dann melden. Und dann da vielleicht auch mal gefeatured werden. Eine schöne Sache, weil das Ruhrgebiet ja ein sehr bevölkerungsreicher Landstrich in Deutschland ist. Und wenn da das Podcasting so ein bisschen auch vorangebracht wird, ist das sicherlich nicht schlecht. Ja, ich finde das sowieso auch interessant. Was gibt es denn noch so an Podcast-Clustern? Also ich wusste nichts von diesem OWL-Cluster zum Beispiel. Und vielleicht kann man die Hörer mal fragen, ob da irgendjemand noch weiß von anderen Clustern, ob es da noch irgendwelche Gruppierungen gibt, die irgendwie so regional begrenzt sind. Ja, würde mich mal interessieren, ob es da noch was anderes gibt. Das scheint ja jetzt wirklich irgendwie immer mehr zu werden, ne? Wieder. Ja, Hamburg hat ja auch eine relativ aktive Podcasting-Szene. Also hier gibt es ja auch einige Leute, die sich mit dem Thema Podcasting beschäftigen. Ja, also ob das jetzt Cluster sind oder nicht, das ist immer so die Diskussion reduziert sich immer sehr schnell auf irgendwelche komischen Organisationsgeschichten und wie man das nennen soll und so weiter. Also ich denke mir, überall, wo sich Leute irgendwie treffen zum Thema Podcast, das wäre spannend zu wissen und sollte mehr kommuniziert werden von den Leuten. Also man bekommt das sehr viel nur zufällig mit und ich denke mir, gerade neue Podcaster kriegen das überhaupt nicht mit und darum finde ich es extrem wichtig, dass wir das möglichst weit kommunizieren und das ist für unseren Kalender, oder? Ja, klar, also wir machen auch gerne Spezialseiten für sowas. Mit OWL, die haben wir jetzt auch als Projekt aufgenommen und da ist ja eigentlich, rein weil wir keine Zeit haben, schon längst geplant, dass wir da auch Seiten machen, wo so Dinge dann eben drauf sind. Und nicht nur wir, ich hoffe natürlich, dass auch zum Beispiel MC geht an dich, Podbee das irgendetwas macht und, weil ich denke mir, es muss mehr Podcaster geben. Das ist ganz wichtig. Was soll ich machen? Ich soll einen Blog machen? Nee, eine zusätzliche Seite, wo diese Cluster-Geschichten und Gruppierungen drauf sind. Okay. Sprechen wir offline. Lässt sich einrichten. Ja. Ja, also wenn uns jemand hört hier und sowas plant oder vielleicht weiß, dass es sowas gibt, einfach Bescheid sagen, ja. Genau. Interessant. Vielleicht startet der Rick ja noch einen nächsten Versuch hier in der Schweiz. Ich, du bist auch in der Schweiz. Start doch du. Ich, ja. Ich habe zumindest heute ein Highlight, das aus der Schweiz kommt und Schweizerdeutsch ist. Also von dem her schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, ich glaube, mit den Themen sind wir durch. Oder gibt es da noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ich weiß von nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich über zu den Highlights von dieser Woche oder von dieser Folge. Da haben wir zum einen den Bob. Du darfst mal. Ja, ich glaube, bei deinen Highlights, da muss ich doch noch Schwitzerdötz lernen oder wie das heißt. Ja, okay. Aber kommen wir erstmal zu meinem Highlight. Hast recht. Trick 17 habe ich diesmal. Yay. Ja, das ist echt richtig klasse. Das sind zwei Jungs, und zwar der Benjamin und der Kai Daniel, die regelmäßig irgendwelche Folgen rausbringen und in denen 17 Tricks, sie nennen das Lifehacks, vorstellen. Und das sind so kleine Sachen, die im Alltag wirklich, also den Alltag einfacher machen. Gerade heute wieder, ich hatte eine Pause und wollte so ein Joghurt essen und hatte keinen Löffel. Und die haben mich auf die Idee gebracht, einfach den Deckel zu nehmen, abzulecken, zu einem Löffel zu formen. Und zack, habe ich heute gleich ausprobiert. Dachte mir, oh, jetzt kannst du dir doch mal sowas gönnen. Ja, oder was haben sie, die Tage haben sie, wenn man barfuß Fahrrad fahren möchte zum Beispiel, da haben sie sich Schwämme auf die Pedale gemacht oder wie man Wein kühlt und ach, hört euch das einfach an. Also das ist phänomenal. Manche Sachen sind eigentlich so einfach, dass man sich fragt, warum ist man da nicht vorher schon selber drauf gekommen? Und auch viele Sachen, da wäre ich nie drauf gekommen und die probiert man dann gleich aus. Ne? Zum Beispiel sowas ganz Blödes, was ich Toast vollständig belegen. Da haben die halt eine runde Scheibe genommen. Also wenn die eine Wurstscheibe haben und man legt die auf den Toast, hat man die Ecken immer blank. Also man beißt immer in dieses Toast rein, ohne, ich sag das mal gerade so, ne, stört jetzt nicht, glaube ich, in den Toast rein, ohne dass man die Wurst hat. Und dann haben die einfach zwei Scheiben Wurst genommen, jeweils halbiert und die geraden Ecken an die geraden Kanten von dem Toastbrot gelegt. Jetzt hat man die Scheibe ordentlich belegt, ja. Und man hat keine leeren Ecken mehr. Also ein Kram, ne? Und mich interessiert jetzt einfach, wieso, dass dich das jetzt als neuer Veganer für dich das ein wichtiges Thema ist, wie man den Toast richtig belegt. Ja, ich esse auch durchaus vegane Sachen, die rund sind. Ah, okay. Naja, nebenbei war jetzt einfach bloß gerade so eingefallen, ne? Genau wie mit dem Joghurt. Normalerweise esse ich auch kein Joghurt, aber das war nun ein Sojaprodukt heute und war echt gut. Oder WLAN-Signalverstärker hatten sie dabei. Da haben sie eine Cola-Dose aufgeschnitten und dann halt so vor diese Antenne gelegt. Soll wohl funktionieren. Ach, all solche Sachen. Kleinigkeiten halt. Ich find's interessant. Gut. Cool. Kennt ihn einer von euch? Also ich kenne ihn selbstverständlich und ich habe auch Kleber von ihrem Logo und überall auf meinem Laptop drauf, auf meinem Raucher, also in meiner Dampfertasche, auf meinem iPad und so weiter und so fort. Ich bin ein großer Trick 17 Fan. Ich kenne die beiden sogar persönlich. Wow. Das sind echt genial. Hier mit dem Pfannkuchenteig, ich sehe das gerade. Da haben die den Pfannkuchenteig in eine leere Ketchupflasche getan und haben damit halt Bilder in die Pfanne gemacht. Und dadurch, dass sie das eine etwas später reinmachen wie das andere, wird das natürlich dunkler und so kann man richtige Bilder, so phänomenal, was denen so alle einfällt. Keine Ahnung. Ich würde da so nicht drauf kommen. Also der Kai Daniel ist halt ein unfassbar kreativer Typ und was dann kann ich das mal sagen, also eigentlich macht er ja den Hobbykoch-Podcast, das ist eigentlich sein Hauptprojekt, macht Spiegelfelder, wo er selbst geschriebene Geschichten verpodcastet und daraus Hörbücher macht, die ziemlich gut sind. Und was Kai zum Beispiel auch macht, ist, dass der so kleine Schweinereien macht wie das Huxilla TV-Logo, das ist zum Beispiel von Kai. Oder das Behind-the-Hoax-Logo ist von Kai. Also der hat auch für den Psychotalk das neue Podcast-Logo gemacht. Also Kai ist ein echter Tausendsasser. Und der Benjamin 4xB macht unter anderem ja auch Hit Miss Germany, wo sie Texte von aktuellen Charts-Klassikern ja auf Deutsch sozusagen übersetzen und dann interpretieren. Und das ist auch sehr lustig insofern. Und die gehören im weitesten Sinne zum Hamburger Podcast Cluster auch. Und ich habe mit den beiden zusammen schon, glaube ich, also mit beiden zusammen sogar schon zweimal ein Bierchen getrunken und den Kai habe ich sogar ein, zweimal öfter getroffen schon. Zweiterer war doch schon mal hier zu Gast, Rico, oder habe ich das falsch im Kopf? Viermal B. Jetzt habe ich das nicht verstanden. Der zweite. Ben war ja schon mal hier, zu Gast, oder? Ja. Genau, eben. Ja, der war auch mal hier. Ja. Und wir haben für die unter uns, die in Köln waren, wir haben ihn ja auch da getroffen. Genau. Sehr kreative Jungs. Gut, besten Dank für dein Podcast-Highlight. Dann würde ich sagen, lassen wir unseren Chatmaster mal ran. Ja, ich habe auch noch einen lustigen Podcast, der heißt Stressfrei Reden, Rhetorik, Gesprächsführung und Lampenfieber von Christine Nabablaes. Die ist da irgendwie Expertin für Reden und Business Talk und das haben wir jetzt gerade so im Studium, da kann ich immer mal so reinhören. Und Lampenfieber, naja, das hat man ja vielleicht öfters mal und finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Kann man sich mal anhören, wer sich dafür interessiert mit Redeangst und Sprachtechniken. Genau, das war's schon. Könnte ja für Podcaster doch irgendwie ein bisschen noch interessant sein. Genau. Wenn man so Live-Dinge macht zum Beispiel oder so. Gleich mal abonnieren. Zum Glück, ja. Ich gehe wieder in den Chat. Tschüss. Genau, Rico, du hast uns auch was mitgebracht. Heute nur einen. Heute mal nur einen und einen ganz neuen, der mir sehr gefallen hat, nämlich Sebastian Leiser hat den Aquacast gestartet. Und Sebastian Leier ist als Sepp oder S-E-B, ich keine Ahnung, wie man das ausspricht, unter Twitter bekannt. War er auch schon am Stammtisch bei uns und so weiter. Was mich vor allem in diesem Aquacast fasziniert hat, weil es eben wieder ein Thema ist, das so ein bisschen aus der Tech-Welt draußen ist, so irgendwo ein bisschen Randthemen anspricht. Nämlich Aquaristik, also Aquarium. Wie baue ich ein Süßwasser-Aquarium? Und das ist sehr schön, wie er das erklärt und Vor- und Nachteile und auf was man achten muss und. Finde, er macht das sehr spannend. Das Einzige, was ich aufpassen muss, ist, dass mein Mann das nicht hört, weil der will schon lange ein Aquarium und ich wehre mich ein bisschen dagegen. Aber vielleicht überzeugt mich ja Sebastian, dass ich doch so ein Ding einmal zulege. Den Aquacast hat jetzt momentan zwei Folgen, die anzuhören sind und leider stimmt noch nicht ganz etwas mit dem Feed, da basteln wir noch daran, aber das kommt noch, also ich kann es nur empfehlen, jeder, der sich für so etwas für die Süßwasser-Aquarium-Geschichte interessiert, da reinzuhören oder sonst ist es natürlich auch ein idealer Podcast, um weiter zu empfehlen. Für Leute, die das Podcast-Medium noch nicht kennen, ist das ein idealer Einstieg. Kannst du das nicht vielleicht einfach mit deinen Dampferzeugs verbinden irgendwie? Soll ich die Fische dampfen oder wie siehst du das? Naja. Und daraus machen wir gleich ein Koch-Podcast oder was? Zum Beispiel, da kannst du noch Kurinarikas mit einladen. Also bei dem Bild musste ich gleich an die Beatles denken, ich weiß nicht wieso. Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band, so in diesem Stilrichtung. Mhm, ja, genau. Danke für diesen Tipp. Und dann Georg, bist du noch da? Dann würde ich sagen, gehen wir über zum Alexander. Du hast uns zwei Highlights mitgebracht, wenn ich das richtig sehe. Ja, und der Rico hatte mir aber gesagt, dass er einen schon vorgestellt hat. Deswegen mache ich jetzt erstmal einen, den ihr vielleicht noch nicht vorgestellt habt, wenn ich das richtig verstanden habe. Nämlich den Podcast Methodisch Inkorrekt. Passt natürlich zu unserem Thema Wissenschaftskommunikation. Da geht es um zwei Physiker, nämlich Nikolaus Wörl und Reinhard Remfort. Und was die beiden machen, ist, dass sie sich alle 14 Tage treffen und im Wesentlichen so Wissenschaftsartikel sich raussuchen und sich die gegenseitig vorstellen. Vier Themen eigentlich. Das machen sie sehr, sehr unterhaltsam und machen aber nebenbei auch Experimente im Podcast-Studio und meandern auch mal so von links nach rechts und von rechts nach links und befassen sich einfach sehr unterhaltsam wissenschaftlich mit verschiedensten Themen. Und das macht sehr viel Spaß zu hören und beruhigt mich dann immer wieder, auch Physiker zu erleben, die ganz ab von dem vielleicht Vorurteil sind, was viele Leute haben, um einfach Physiker zu erleben, die gut drauf sind, die Spaß an Wissenschaft und Forschung haben und die im Prinzip halt auch Nerds sind und einfach unterhaltsam so eine Sendung gestalten können, sind immer so so an die 2 bis 3 Stunden lang die Sendung, also ein relativ langer Podcast tatsächlich und richtig gut. Und ich bin halt jemand, der auf wissenschaftliche Dinge steht und deswegen empfehle ich den jetzt an der Stelle. Und den anderen, den ich hatte, den habt ihr aber schon vorgestellt, das war der Heißluftdampfer. Den darfst du ruhig vorstellen, der ist so gut, der darf mehrfach genannt werden. Ja, das ist einfach, das macht ein, also ein Bekannter von mir, den ich schon ein bisschen länger kenne, der Olli, der hat mich mal im, ich glaube im Januar mal angerufen und sagte, oh, ich will jetzt mit einem Kumpel zusammen einen Podcast machen und dann haben wir irgendwie mal eine Stunde telefoniert und ich habe einfach so ein paar Tipps gegeben und dann kam jetzt irgendwann die erste Folge von Olli und von Jörg, das ist der zweite, an Bord. Und ich war dann etwas peinlich berührt, weil die beiden einfach so hochprofessionell so ein Corporate Design aufgezogen haben, ein blitzsauberes Konzept für ihren Podcast hatten. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als der Olli mit mir telefoniert hat, war das bei denen im Kopf schon alles fertig. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was hast du denen erzählt? Die sind so viel Längen besser und weiter, als du da jemals gedanklich warst. Was machen die? Die sind die Kapitäne des Heißluftdampfers, ein großes Kreuzfahrtschiff mit verschiedensten Decks. Und je nach Deck, das sie in einer Folge besuchen, ändern sich die Themen. Es gibt den Maschinenraum, da wird über technische Dinge geredet. In der Kombüse wird über Essen gesprochen. Und man kann es vorstellen, einer von den beiden ist Geocacher, das heißt der Kartenraum des Heißluftdampfers dient dann dem Geocaching und es wird hinterher halt auch dann Passagiere an Bord geben, sprich Studiogäste, die sie dann einladen, interviewen und das machen die unfassbar unterhaltsam, da gibt es richtig Soundeffekte, wenn sie auf dem Schiff unterwegs sind, mit einer eigens komponierten Anfangsmusik, wo eine Frau dann auch noch den Slogan der Sendung singt. Das ist richtig, richtig, richtig gut und ich glaube, macht ein bisschen Angst all diejenigen, die starten wollen, weil ich glaube, ich keinen Podcast kenne, der in der ersten Folge schon so ein klares, gutes Konzept hatte. Und das ist total unterhaltsam und sowohl Jörg als auch Olli sind auch Freunde des wissenschaftlich-kritischen Denkens, sodass es auch inhaltlich immer mal wieder, je nach Deck, das sie auf ihrem Schiff besuchen, Schnittpunkte zu uns auch gibt. Was so die Weltanschauung angeht und das ist einfach ganz großartig und das ist von A bis Z super durchdesignt, aber es ist inhaltlich auch einfach gut und unterhaltsam und da passt alles zusammen und finde ich als Podcast-Projekt einfach eine ganz große Sache. Kann ich immer nur wieder sagen. Vielen herzlichen Dank für deine 2 Tipps. Dann würde ich sagen, du hast ja zu Beginn oder zumindest war es, glaube ich, im Vorgespräch angekündigt, wir sind ja sowas wie ein Eurovisions-Podcast heute Abend. Ich versuche es nochmal mit unserem Außenstudio in Österreich. Ja. Ja, hallo, bin wieder da. Er ist wieder hier. Wunderbar. Du hast uns auch etwas mitgebracht. Ja, ich bin jetzt letzte Woche auf so einen ganz komischen Podcast gekommen. Es ist ein Mann und eine Frau dabei und der nennt sich, glaube ich, Hoaxilla oder Hoaxilla. Oh nee, ach komm, hör auf. Na, Spaß beiseite. Also ich muss natürlich die Grazer Podcasts jetzt da empfehlen. So ist richtig. Und noch einmal zur Wiederholung. Also das war, also zumindest die aktivsten oder die bei den Treffen am aktivsten sind, sagen wir so. Das war natürlich der Pflaster Podcast. Die Domain ist pflasterpodcast.at und da geht es um einerseits auch um so wissenschaftliche Themen, also es werden teilweise so Universitätsprofessoren interviewt in Graz und dann letztens war bei Wirtschaftswissenschaften und Kunstfestivals und es geht auch teilweise viel um Literatur. Dann gibt's noch den So red man da und da ist die Domain srmd.at und da geht's auch um, keine Ahnung, letztens zum Beispiel vom Wahlsystem, wie das EU-Wahlsystem funktioniert, weil das natürlich bei der Wahl sehr aktuell war. Da geht es ja immer um so ein paar Mundartausdrücke, österreichische. Dann gibt es noch den Murstrom-Podcast, murstrom.at. Da geht es mehr um lokale Grazer Themen, um Festivals und wie gesagt, Afonik war auch Interview. Und dann haben wir noch gehabt den X-Doccast, das ist x-d-c.at. Und da geht es mehr um so schwarze Szene, was man darunter versteht. Da war der Alexander letztens im Interview. Jo. Und ich glaube, das waren meine Empfehlungen. Dann bedanke ich mich auch bei dir für deinen Podcast-Highlight Und dann bleibt uns, wenn ich nichts übersehen habe, noch meines übrig, was ich schon vor kurz angeteasert habe, einen schweizerdeutschen Podcast. Mit Namen nennt er sich Inselbaum Podcast. Ich habe früher die Tour de Suisse, das ist für diejenigen, die es nicht kennen, die Radrennen, wie sagt man dem, Rico? Radrennen durch die Schweiz. Hilf mir kurz, Rico. Tour de Suisse? Genau, Tour de Suisse. Ja, kennt man das in dem Fall. Gut. Die habe ich fleißig verfolgt, deshalb vor allem, weil ich in den Bergen aufgewachsen bin. Und das war so neben einem Marathon, welchen wir hatten, so das einzige Highlight im ganzen Jahr, wo irgendwas los war. Und in den letzten Jahren, seit ich hier im Unterland wohne, wo keine Berge mehr sind und die Tour de Suisse nicht mehr direkt vor der Haustür durchfährt, nicht mehr so oft mitverfolgt. Und genau dieser Podcast hat sich dem angenommen, zumindest in den ersten 8 Folgen haben sie die Tour de Suisse begleitet. Sie heißt, es ist der Simon und der Gusti. Begleitet hat der Simon. Gusti ist einfach sein Podcast mit, wie sagt man, mit Podcaster. Und die unterhalten sich da auf interessante Weise über eben alles Mögliche und vor allem jetzt in den ersten 8 Folgen über die Tour de Suisse. Für all diejenigen, die es das interessiert. Und halt ja, ist nicht mehr ganz so aktuell. Es geht jetzt auch weiter. In der neuesten Folge, welche gleich heute rausgekommen ist, ging es um den WM-Spiel Schweiz-Honduras, war das, glaube ich, gestern, wo wir ja so richtig abgeräumt haben nach der großen Niederlage. Aber auf jeden Fall mein Podcast-Highlight der diesen Folge. Ich glaube, wenn ich nichts verpasst habe, haben wir alles durch. Und gibt's noch irgendwie von irgendwo aus Richtung Chat etwas, MC? Noch ist nichts da, wir müssten noch kurz warten. Du kannst ja noch mal einen Abschluss machen. Ich kann einen Abschluss machen. Rico, gibt's von deiner Seite noch irgendetwas? Habe ich in den Themen irgendwo was übersehen? Nee, ist. Ich würde auch sagen, wir haben's. Genau, wir hatten zu Beginn gemeint 1,5 Stunden, oder was war das Limit? Ja, glaub, ist ein bisschen länger geworden. Haben wir gut gefüllt, diese Zeit, auf jeden Fall. Hier kommt noch ein Thema kurz rein, Pottwichtel-Logo, gibt's da was? Ich glaube nicht, ne? Es gibt nichts Neues, wir müssen das angehen unbedingt. Eben, ich wollte, Ralf hat ja geliefert und das müsste eigentlich auch noch besser veröffentlicht werden und Martin von Martinland, mit ihm muss ich unbedingt Kontakt aufnehmen, dass wir sehen, wie machen wir da weiter und. Es brennt. Ich bin einfach nicht dazugekommen, weil wir wie immer, jetzt bringe ich wieder so meinen Standardspruch, wir haben zu wenig helfende Leute. Leute, hilft mir bitte. Gut. Ansonsten nichts mehr aus dem Chat? Nein. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich doch mal zum einen bei unseren Gästen, Mr. Auphonic, Georg. Herzlichen Dank für... Ja. Deinen ganzen Input. Danke. Danke fürs Interview und ich hoffe, ich habe die Konfusion erhöhen können. Mal schauen, was alles für Fragen im Nachhinein dann über die Kommentarfunktion oder über Twitter, über app.net, über Facebook, wo auch immer aufschlagen werden dazu. Ja. Immer gerne. Und ich denke doch, wenn es bei dir wieder was Neues gibt, wirst du uns sicherlich wieder besuchen kommen. Gerne. Würden wir uns doch freuen. Dann bitte. Immer lustig, Bert. Dankeschön. Lustig sogar. Ja. Georg, vielleicht guckst du ab und zu mal ein bisschen, was an Kommentaren gekommen ist. Ja, sicher. Ja. Dann kannst du ein bisschen mitmachen. Gerne, ja. Bist natürlich herzlich eingeladen. Dann bedanke ich mich beim Alexander, dem Mann, zumindest laut Rico, mit den wohl meisten Podcasts einer einzelnen Person. Das stimmt definitiv, glaube ich nicht, aber... Rico hat gesagt. Das... Aber das macht aber auch gar nichts, wenn ich das gar nicht bin. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Hat eine schöne Sache. Vielen Dank, dass ich dabei bin. Auch bei dir darfst natürlich gerne wiederkommen, wie schon vorher vom Rico angedeutet. Immer einladen und wenn ihr meint, dass ich zu jedem Thema was sagen kann, dann schreibt mir eine Mail. Gut. Lieber Bob, ich bedanke mich auch bei dir. Ja, und ich bedanke mich auch bei allen, die hier gewesen sind und mitgeholfen haben. Jo. Herzlichen Dank an den MC für die Chatbetreuung. War der ganz intensiv ja, heute? Ich bedanke mich. Ja, sehr intensiv. Ja, danke an Auphonic, nicht? An den Georg und dass mal der Huxmaster vorbeigeschaut hat. Und natürlich an unsere Leute im Chat. Dann vielen Dank an Rico. Ja, ich bedanke mich natürlich bei meinen Mitpodcastern. Dann bedanke ich mich vor allem beim Chat für die sehr bissigen Bemerkungen zum Teil. Dann noch 2 Informationen. Also einerseits möchte ich lieber Georg, kannst du den Grazern ausrichten? Sie werden herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen, weil wir müssen etwas tun gegen die große deutsche Übermacht. Weil bis jetzt haben wir nur einen einzigen österreichischen Podcast, den X-Talk bei uns. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn da noch mehr kommen würden. Also das würde sie sicher freuen, ja. Die sind sicher offen für das. Wir werden sie speziell promoten. Da sind die Berge im Weg. Das sind keine Berge. Was? Das geht zwischen schon. Deutschland und Österreich, ja. Oder was? Zwischen der Schweiz und Österreich. Ah, du, natürlich. Wir sind uns Berge gewohnt. Das hindert uns an gar nichts. So viele Berge, zumindest höher im Norden, sind da keine Berge. Eine ganze Weile bis unten an Liechtenstein. Aber weiter. Das sind wieder mal die Norddeutschen, die das Gefühl haben, wir sind total in den Bergen. Was ein Irrtum. Genau. Vielen Dank an Alexander, dass du da warst. Und einfach so bei uns kommt man einfach rein. Ja? Habe ich verstanden. Also einfach auftauchen und dann ist das gut. Aber hat mich sehr gefreut, dass du hier bist. Und gerade, es wäre natürlich sehr spannend von dir auch so noch viele psychologische Themen etc. zu hören. Ja, und auszudiskutieren. Ja, ja. Also es wäre natürlich auch spannend, wenn man dich live sehen würde und wenn man dich halt eben nicht live sehen würde, eben jeden Dienstagabend 20.15 Uhr haben wir den Podcaster-Stammtisch auf Teamspeak. Also da kann man auch von zu Hause ganz einfach mitmachen. Und es funktioniert sogar über das Handy. Auch das geht. Was du ja immer wieder beweist, Rico. Genau. Und jetzt habe ich mich, glaube ich, bei allen bedankt. Dann wünsche ich vor allem, also bei den Hörern habe ich mich natürlich noch bedankt. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt und uns eure Zeit geschenkt habt. Ich kann nicht mehr sprechen, ist gut, dass wir Schluss machen. Und ich wünsche allen Hörern noch weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Und herzlichen Dank auch an all die zeitsouveränen Hörer und Kommentatoren im Blog natürlich. Nicht nur den live mithören und schreiben. In dem Sinne, auf bald wieder. Je nachdem, wen ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Magazin von PodUnion, die Podcast-Community.